Sag mal, bin ich jetzt schon dran? Nö. Du und deine kurzen japanischen Lieder. Genau. Da ist ja keine Kunst. Guck mal, mein japanisches Lied. Kannst du mir mal sagen, warum das da rot leuchtet? Weil das Q drauf steht, weil du wahrscheinlich so irgendwie wegdrücken. Nee. Nee? Ach so, echt? Welche Nummer holst du denn? Na, weiß ich auch noch nicht genau. Irgendwas Längeres, dass die Sendung ein bisschen kürzer wird. Du hättest früher kommen sollen, du hättest deinen Spaß gehabt. Wir wussten auch öfter nicht genau so. Naja, das verwundert mich nur nicht, dass ihr öfter genau wisst. Aber da kann ich euch jetzt auch nicht weiterhelfen. Wieso, was waren denn die Fragen? Hallo? Jetzt simpel irgendwie so, welche Nummer. Hallo, DJ Andi. Welche Nummer so Songs auf CDs haben? Ach, welche Nummer? Soll ich nur wissen oder was? Die machen irgendwie 3000 Songs auf so CDs und dann so. Da stehen die Jungs da mit großen Augen und wissen nicht, welche Nummer. Ja, ihre Songs haben. Hab ich schon gehört. Und dann die cleveren Tricks dauern Tracks dauern 5 Sekunden, oder? hab ich alles gehört. Ist nicht so, dass es an mir vorbeigeht. Ich pass schon auf, lass mir aber nicht anmerken. Und ganz subtil willst du dann auch sagen, du hörst auf Fritz, wenn du hier fährst. Wenn ich herfahre, höre ich immer, was der Kollege DJ Andi macht. Hast du so ein Radio im Handy oder wie machst du das? Du fährst doch Bahn, ne? Nee, ich habe hinten so ein großes altes Röhrenradio auf meinem Rücksitz im Auto. Mit so einer Autobatterie? Hab eine total lange Strippe, die ich zu Hause bei mir in der Küche drin stecke und dann düse ich los. Und dann rollt sich das Kabel so Meter für Meter ab. Ah. Und ich kann nicht umstellen, weil das Radio hinten steht, wenn du verstehst, was ich meine. Ah. Sag mal, selbst hier oben ist diese Beleuchtung so dunkel. Ey, da frag doch mal. Das ist doch aber kein. Das sind doch hier irgendwie keine Bedingungen, unter denen man als Radiomoderator anständig alt werden kann, oder? Erwarten Sie, dass ich mir eine Lesebrille aufsetze oder was? Sag mal, dieses scheiße Jugendradio, ey. Ich geh jetzt zu Radio 1. Das ist hellere Lampen. Oder? Da haben sie schöne Sauerstoffzelte, da wirst du hingefahren mit dem Rollstuhl. Da sind die Anzeigen größer. Scheiße! So. Tschüss, DJ Andi. Tschüss, Kollege Langfeld. So. Ach, hier ruft er. Ruft hier schon einer an? Kann man ihn anrufen? Soll ich mich mal selber anrufen? Und wie ist denn die Telefonnummer? Warte mal. So, jetzt rufe ich mich mal. Ja, 03317 3. Wie scheiße. 7097110. Ach, jetzt hier jetzt auf einmal. Nee, machen trotzdem nochmal. 03317097110. Wer? Scheiße. Alles bin ich wahrscheinlich. Hallo? Hallo! Ja, Mensch, das bin ich! Super! Ja, funktioniert! So. Ich dachte schon wieder, hier ist was kaputt. Nee, ist nicht. Sag mal, Kinder, wollen wir heute hier überhaupt Sendung machen oder was? Warum ist hier kein Stuhl? Ach doch, da ist ein Stuhl. Scheiße! Mann. Wie ich das Radio hasse. Ich sag euch, Kinder, macht nicht, wenn ihr mal in Medien arbeiten wollt, macht kein Radio. Radio ist echt total scheiße, weil die so alle so redaktionsmäßig, die Chefetage, alle, die denken, ey, ist doch bloß Radio, sieht doch praktisch keiner, dass er stehen muss, sieht doch keiner, dass das Studio aussieht wie Kacke und so. Von daher, ey, wenn ihr nicht ins Fernsehen, da kann man das alles überprüfen. Zum Beispiel, ob ich jetzt überhaupt da bin. Oder ob die nicht vielleicht hier, Kuttner, das ist immer so, der ist so teuer in der Zwischenzeit. Wir haben dann einen duften Radiomoderator aus der Ukraine, der super Berlinert und aber nur 8 € die Stunde kostet. Und der macht jetzt die Sendung. Das kann man praktisch nur richtig überprüfen kann man das quasi nur, wenn man ein Fernsehen hat. Und im Radio, die bescheißen euch von vorne bis hinten, ey. Glubt das überhaupt? Glubt kein Wort. Das stimmt alles nicht. Das ist alles gelogen. So, jetzt fangen wir mal voll mit der Mongolenmucke an, oder? Gibt's da Widerspruch? Hallo, Freundchen, gibt's da Widerspruch oder was? Meine Mutti. Ja. Deine Mutti tut so weh, na super. Hallo? So sieht das aus. Genau, gibt's da Widerspruch? Wollte ich jetzt mal mich mal nur erkundigen. Wo sind das? Ist da mein Stift geblieben? Nö, ich brauch doch hier einen Stift. Ich brauch einen Stift. Was? Gibt den Widerspruch hier. Gibt den Widerspruch. Das heißt, wir fangen jetzt mit schöner Mongolenmusik an. Genau. Genau, so sieht es aus. Genau. So, jetzt habe ich hier meinen schönen SAS Radisson SAS-Com Stift rausgeholt. Jetzt mache ich mir mal hier Notizen. Ich schreibe mir mal gleich hin. Achtung, Kuttner. Schreibe ich mir mal hin, wa? Ja, Ausrufezeichen. Nicht vergessen. Komm mal, du bist auf Sendung. So, dass ich weiß, wo ich bin. Sonst wird man ja auch, als so Jetsetter wird man ja auch, als Gunter Sachs des deutschen Radios, werde ich ja praktisch verrückt, ich weiß ja oft gar nicht mehr, wo ich bin. Das ist doch schlimm in deinem Alter. Ja, oder, hey, wenn einer mein Alter thematisiert, oder meine Alte, dann bin ich das. Verstehst du? Ja, ist okay. Okay, so super. So, ach, kick an, ich bin auf Sendung. Oh, da muss ich ja freundlich sein. Hey, lieber Junge, wie ist es denn so, wenn man so 16 ist? Ich bin keine 16. Ich bin keine 16. Okay, dann fangen wir jetzt mal erstmal mit einem scharfen Mongolen-Song an, oder? Jo. Ich danke dir schon mal für deinen Vorab-Anruf. Der hat mich echt ein bisschen weitergebracht hier. Bitte, bitte. Das ist super. Von wo hast du überhaupt angerufen? Wie heißt denn du? Berlin. Du heißt Berlin? Nein, ich heiße Patrick. Patrick. Und ja. Wie nennen dich deine Freunde und die Leute, die dich hassen? Patex? Patty? Nee. Patty Smith? Wie ist denn der Hintername? Kohl. Kohl? Die nennen dich Kohl? Ja. Würde ich ja sofort an Kanzler X Dingster denken. Ah, mein lieber Scholli, tippt schon schwere Nachnamen, oder? Och, eine Speer ist er ja nicht. Stimmt, schwer ist er nicht, aber eine Bürde ist er trotzdem, wa? Ja. Genau, ich danke dir erstmal für deinen mutmachenden Anruf. Ey, ich finde, ich brauche einfach mehr so eine Hörer wie dich. So eine Anrufer wie dich. Du warst spitze, du warst echt 1A. Okay, dann wünsche ich dir noch schöne Anrufer, wa? Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt gleich... War nicht so laut, jetzt kommt gleich Mongolenmusik. Ah, vom Salz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Ah, der ist so toll. Habt ihr ein Telefon hier? Puh, was der toll ist. Mein lieber Scholli. Mit Captain Kirk. Ich halte mich aus. Ist das super Musik, die ich jetzt hier wieder spiele. Und sprich bitte ins Mikrofon. Yeah. Schelke nehmen. Und nur rein. Und nur nun. Und überrascht Schelke nehmen. Dulla war das. Quasi der Charles Manson der Mongolei. Könnte man sagen. Also ich weiß es nicht genau. Das ist irgendwie so eine Kassette, die ich von einem Freund habe. Von Olle Kamina, den kennt ihr da auch, oder? Den Vorzeigerussen. Und der sagt, die stammt von jemandem tief aus dem da mongolisch-russisch-sowjetischen Grenzgebiet, der da im Knast sitzt und da im Knast ein paar Sachen, Songs aufgenommen hat. Eben, wie man hört, mit viel Heil und so. Quetsche Dings da, und er singt eigentlich von den drei Sachen, die ihm da fehlen: Freiheit, Schnaps, Weiber. So. Und ist aber, wie ich finde, extrem supi Musik. Darum wurde sie gespielt. Oi Dulla war das. Der muss öfter mal wieder gespielt werden, oder? Macht da sonst keiner. Und einer muss es ja machen, also bleibt es quasi alles an mir hängen. Wie zum Beispiel die Erinnerung an die Tatsache, dass vor 5 Jahren Aljoscha gestorben ist, Aljoscha Rompe von Feeling B. Das heißt, wir werden heute sicher noch ein paar Feeling B Songs hören. Und dann, dafür bin ich ja dann auch zuständig, die reizenden Mädels von Spoon Called Frank, die mir vor einer Weile mal 2 CDs geschickt haben, die ich dann mal ein bisschen gespielt habe, dann wieder, irgendwo sind die wieder untergekommen. Die spielen demnächst. Also spielen irgendwie überall. Ihr könnt auch nach Polen fahren, nach Pienzk oder nach Prag. Da sind sie am 3. Dezember in Prag im Club 007. Am 2. Dezember sind sie im Relax Club in Pienzk in Polen. Und am 1. Dezember sind sie tendenziell eher in Berlin im King Kong Club. Von daher werden wir heute also ein bisschen Feeling B hören. Ein bisschen Spoon Called Frank, damit ihr euch mal überzeugen könnt, dass die Mädels total dufte sind. Und sympathisch, da kann man sich ja, glaube ich, bei denen auf der Seite, das ist mir jetzt aber auch zu anstrengend, auch bei denen auf der Seite, das ist so schwer zu buchstabieren. Spoon Called Frank in einem Wort, aber Frank wird mit PH geschrieben. Und endet nicht auf K, sondern auf C. Oh, echt? Das krieg ich jetzt Spu? Also von daher kann ich die Adresse nicht ansagen. Ich weiß ja nicht, wie die heißt, dann net oder com oder de oder vu.de. Spoon Called Frank. Die werden wir ja ein bisschen, dass wir die mal hören und dass wir ein bisschen an Aljoscha gedacht haben. Feeling B. Und dann ansonsten werden wir hier natürlich rumtelefonieren, dass es so seine Art und Freude hat. Naja, mal sehen. Sag mal, ist ja schon wieder 10 vor halb. Soll ich da überhaupt noch reden? Das macht ja keinen Sinn. Ihr könnt ja noch 10 Minuten Musik spielen und schwupp, sind die Nachrichten dran. Dann sind die Nachrichten dran, schwupp, spiele ich erstmal eine Musik, eine längere. Und dann machen wir um 3:15 hier weiter. Hahaha, einer ist runtergefallen, hat gleich aufgelegt. So bin ich doch nicht, Mann, ey, das ist doch, ich bin doch jemand, der seinen Dienst ernsthaft versieht. Hallo! Ja, hallo. Sag mal. Ja. Wer beginnt man denn ein Gespräch mit so einem kindischen Lachen? Ja, wie führt man ein Gespräch fort mit so einem kindischen Lachen? Soll ich machen? Nee, eben nicht. Das war jetzt eine Frage an dich, im Grunde eine rhetorische Frage, auf die man nichtsdestotrotz aber auch hätte präzise antworten können. Okay, das Thema ist heute Toleranz im Straßenverkehr. Nee. Ach nee, du wolltest aber letztes Mal verraten. Nee, heute wollte ich. Ja, wollte ich. Ja, heute werde ich das mal verraten. Mal war. Ich habe gesagt, es wäre Liebe gewesen. Da hast du gesagt, es wäre... Was wäre Liebe gewesen? Das Thema. Aber ja, nee. Das war knapp daneben. Naja, cool, da war auch... Was piept denn da bei dir? Akku. Und was kichert da im Hintergrund? Ja, Margarita, eine Freundin. Sag mal, hast du aber echt zwei Probleme. Der eine heißt Margarita, der andere heißt Akku, oder? Naja. Von wo rufst du denn an? Warum hast du denn so eine sächsische Färbung? Da kommen, weil ich aus Erfurt komme. Aus Erfurt? Das ist aber schon wieder Thüringen, oder? Das ist in der Mitte von Thüringen. Warum hörst du dich so sächsisch an, wenn du thüringisch bist? Das ist meistens deshalb der Eindruck der Menschen, also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich dein Eindruck, weil... Ja, nördlich. Da hat die Nuance, eine ganz feine Nuance unterscheiden sich zwischen sächsisch und thüringisch und die zu erkennen ist nicht immer das Einfachste. Ja, stimmt. Und bist du jetzt gerade in Thüringen, in Erfurt? Ich bin in Berlin. Warum? Was machst du denn in Berlin? Warum könnt ihr nicht alle zu Hause bleiben, sag mal? Man tritt aus Berlin, aus der Tür raus und was sieht man? Leute, die alle von sonst wo kommen. Aus Schwaben, aus Baden, aus Bayern, aus Thüringen, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt, trotzdem in Sachsen-Anhalt überhaupt gar nicht gibt, aus dem Ruhrgebiet, sonst wo. Ja. Aber ich komme immer völlig durcheinander. Ich gehe auf die Straße, höre mir die Dialekte an und sag mal, was mache ich denn hier in Thüringen? Wie komme ich denn hierher? Was soll ich denn hier? Wie komme ich schnell wieder nach Hause? Man fährt einen Zug nach Berlin und dann merke ich, bin ja in Berlin. Ja. Ja, komisch. Jetzt eigentlich nur mit dem Box. Du hattest doch das Thema letztes Mal. Warum? Was machst du denn hier in Berlin? Ich? Mal so schön auf dem Fernsehturm hochfahren und schön oben Schwarzwälder Kirschtorte essen und so kicken, wie es aussieht? Ja, gibt's da eigentlich auch Sachertorte? Nee, oder? Weiß ich nicht. Sachertorte ist schon wieder was ganz anderes. Das ist Wien. Das ist Wien. Sicher, aber Wien. Aber wenn ich jetzt gerade über Schwaben, Baden, Württemberg geredet habe, dann wäre natürlich, was gibt's denn aus Erfurt, wo man sagen kann, Thüringer Bratwurst, Junge. Kommt ihr aus Erfurt? Na klar. Na gut. Naja, okay. Original Thüringer Bratwurst gibt's nur in Erfurt. Oder auch in Thüringen, natürlich. Und weißt du, wie man grüne Klöße macht? Grüne Klöße? Grüne Klöße, das ist bald Weihnachten, Vögelchen. Und da wollen wir Ente essen mit grünen Klößen dazu. Und Grünkohl und Rotkohl. Hat man auch. Grüne Klöße bekommst du, wenn du Klöße machst, ja? Und wieder. Ja, jetzt hör auf, komm, jetzt fang nicht mit deinen Obi, jetzt fang ich an mit deinen Obi-Weisheiten. Das stimmt nicht. Frag mal deine Mutti, du kommst wahrscheinlich ja nicht aus Erfurt. Grüne Klöße, hab ich noch nie gehört. Du bist bloß im Volkspolizeikreisamt im Osten groß geworden und hast da Sächsisch gelernt. Sächsisch, ich rede kein Sächsisch. Ja, genau. Sag ich doch. Sächsisch wäre, sag doch. Wenn ich sagen würde... Sag ich doch. Nö, oder ne klar, oder weiß ich nicht, oder so. Nö, mein Kleiner. Ja, das ist Sächsisch, genau. Das ist Sächsisch, echt? Ich kann ja keine Dialekte nachmachen. Ich sag ja nicht, nö, mein Kleiner, ich sag... Sag mal, warum kann man denn hier nicht mal rauchen? Ist das eine Scheiße? Was, rauchen? Ja. Ach so, in deinem Studio hier? Ja. Rauchen ist doch... Ah, ich wär verrückt. Ist ja ungesund. Ja klar, es sind ungesund. Ja, das ist aber ich will das Gesundheitssystem entlasten. Naja. Natürlich. Früh sterben und die Rentenkasse und das Gesundheitssystem nicht unnötig belasten. Naja. Ist doch alles, jeder, der über 65 ist, ist überflüssig. Die sollen sie alle vom Acker machen. Naja, dann sind die Straßen leer, dann gibt es wieder Parkplätze, die Krankenhäuser sind leer und man muss ja die Beiträge zur Krankenkasse sinken. Mhm. Ist alles scheiße, wie das hier läuft in Deutschland. Mann, hab ich einen Hass auf Deutschland. Puh, puh, puh, puh, puh, puh. habe ich einen Hass auf Deutschland. Da ist ja kein Halt mehr bei mir. Sag mal, kannst du mal einen Moment alleine weiterreden? Ich habe mich so in Hitze geredet, ich muss mal meinen Pullover ausziehen. Da ich aber einen Kopfhörer aufhabe, muss ich den Kopfhörer absetzen. Wenn ich den Kopfhörer absetze, höre ich dich nicht mehr. Von daher würde ich den Kopfhörer absetzen und das Mikrofon zumachen. Wenn ich das Mikrofon zumache, dann kann ich aber nicht reden. Das heißt, du musst dann reden. Könntest du mal bitte reden, damit ich mir meinen Pullover ausziehen kann, weil ich mich gerade so in Hitze Rage geredet habe. Ja, mach aber rede wirklich. Und mach jetzt keine Scheiße. Du bist jetzt dran. Verstehst du, wenn ihr nicht gesendet wird, dann heißt es wieder, ey, Kuttner, was ist denn für eine Verschwendung? Wir stellen dir 3 Stunden Sendezeit zur Verfügung. Und wie viel wird in der Zeit geredet? 2 Stunden 55 Minuten. Da sind doch 5 Minuten überhaupt gar nicht geredet worden. Das ziehen wir dir von deinem Gehalt ab. Das kann ich mir auch nicht erleisten. Ich muss doch jetzt Vorsorge treffen. Freiwillige Privatrenten, Kapital, Lebensversicherung, verstehst du? Ich stehe hier auf dem Schlauch. Das kann so nicht weitergehen. Ah, oh, ist das irre. Deutschland, was ist aus dir geworden? Jetzt machst du so eine schöne Frau hier. Den Chef. Sag mal, ich wäre völlig verrückt. Das gibt's da ja nicht. Kommt die nicht da auch bei euch unten aus Thüringen oder was? Ach nee, die kommt ja aus Mecklenburg, aus Templin oder was? Ne, ist mir auch real. Frau Merkel, ob die jetzt vielleicht zuhört und möglicherweise beleidigt ist, weil ich hier die ganze Zeit so rumtobe. Nee, kann es eigentlich nicht sein, oder? Die soll doch froh sein, dass einer hier in Deutschland wirklich noch arbeitet für die. Und verstehst du, ich bin ja nicht verpflichtet, so schnell zu sprechen. Ich spreche ja quasi freiwillig so schnell, um einfach mal vorzuführen, dass ich für dasselbe Geld trotzdem nicht mehr kriege, in derselben Zeit viel mehr sagen kann. Und ich finde, das fehlt ja eigentlich in Deutschland bei den Leuten, die noch arbeiten haben, dass sie ein bisschen intensiver rangehen an die Sache und wirklich mal durchziehen und sich nicht zurücklehnen und sagen, ah nee, kann ich nicht, mir tut gerade die Bandscheibe weh, ich habe einen Schleudertrauma, nee, ich bleib mal 3 Tage zu Hause, verstehst du, da bist du doch verrückt. Also ich könnte da immer kotzen, weil da gerade als Freelancer, wo du überlegst, wie machst du denn da mit der Rente, wenn du erst mal 65 bist, wo sollen die herkommen? Verstehst du, ich kann da nicht auf die Seite legen, weil ich das natürlich jetzt hier auch immer wieder investieren muss. Und gerade jetzt muss man schnell noch alles einkaufen, weil die Mehrwertsteuer steigt, ich werde verrückt. So kannst du jetzt mal bitte weiter. Sag mal, ich rede hier die ganze Zeit, eine Scheiße! Kannst du mal jemanden noch reinstellen? Nee! Mit dem ich dann mich unterhalten kann hier. Ah, bitte! Yassin! Hallo! Ja, siehst du, schon wieder so ein Idiot, raus ist er! Hier hast du einen anderen, hallo? So könnt ihr euch jetzt mal vernünftig unterhalten, aber so, dass es mich irgendwie auch fesselt und interessiert. Sag mal, du sollst ja nicht einfach dazwischen quatschen, ich habe eine Frage gestellt, so der nächste ist dran, hallo? Hallo! Wer bist denn du? Oh, da ist eine Frau dran. Mann, jetzt halt aber die Klappe. Naja. Nee, du da nicht. Der da. Die da, ja. Die da soll was sagen. Der da soll die Klappe halten. Hallo, die da. Ja, hallo, Kuttner. Hallo, die da. Kann ich dich die da nennen? Die da klingt ja so doof. Nee, wie heißt denn überhaupt? Monja. Wie? Monja. Wie Monja? Was ist denn wieder für ein Name? Hast du keinen, kannst du keinen anständigen Namen leisten? Monika. Monika, scheiße. Ja, nee, du heißt Monika. Wie heißt denn der andere überhaupt? Der Sachse. Okay. Sag mal, und da draußen schleicht der Schöpe hin und her, als ob man nichts zu tun hätte. Mein lieber Freund, die Sendung fängt um 22 Uhr an. Und wann kommt der feine Herr? 22.28 Uhr. Das fängt man hier an, die Intendanz melden. Ist doch unglaublich. Du hast hier irgendwie nur mit Sozialschmarotzern zu tun. Hallo, Kuttner. Wer rülpst denn da? Ich bin nicht. War das der Sachse? Der ist draußen. Schwupp. Kuttner. Sag mal, die Spinner hier alle, oder? Da denkt er, da kann er irgendwie hier seine totale, sein Kohlensäure-Geysir hier bei mir vorführen, oder was? Monika, was los? Kannst du mir einen Gefallen tun? Nee, warte denn? Na, du hast doch mal immer France 3. Sag mal, ich muss mir mal jetzt hier mal die Jacke ausziehen. Den Pullover ausziehen. Ach da endlich. Na, geht doch ja, nee. Das kommt ja jetzt wieder so sexistisch rüber. Ach, kick an, was ist das für ein Radio? Moderieren die da immer nackt, oder was? Mensch. Was willst du denn jetzt von mit France Geil? Na, weil das so cool ist. Spiel das mal wieder. Was denn? Na, hier, das hast du. Na, ach, hat die Ja, nicht. Jetzt auf richtig. Nur auf Französisch oder auf Französisch und Deutsch? Auf Französisch. Nur auf Französisch? Obwohl, Französisch, Deutsch ist auch cool. Ja, finde ich doch mal. Sag doch auch, oder? Das war eine schöne Party. So kannst du jetzt mal hier alleine ein bisschen moderieren. Ich schwitze mir hier tot. Verstehst du, der Schweiß läuft hier ins teure Mischpult und es explodiert bald alles. Kannst du mal solo ein bisschen reden irgendwas? Ja. Jetzt frag nicht was, weiß ich auch nicht. Kannst du dich nicht auch mal qualifiziert in Rage reden und dich aufregen?

falschen Kuss wolltest du von mir, aber ich sagte no, no, no. Da hast du noch einmal gefragt, es kam nicht aus der Fassung. Über uns ging, als ich Feuer fiel, ein rosa Rotterlein wie jung. Über uns ging, als ich Feuer fiel, ein rosa Rotterlein wie jung. So, das war France Geil. Hi, hier ist Arne von den Beatsteaks und ihr hört jetzt Radio, was? Nein. Das hören wir schon. Ja. Ich glaube, so wird das nichts. Am besten, ihr sagt erstmal, wer ihr seid. Arne. Bernd, Thomas, Peter, Thorsten. Und wir sind die Beatsteaks. Und hört ihr Radio? Ja. Und habt ihr schon mal selber Radio gemacht? Nee. Nein. Wollt ihr da nicht mal einen ganzen Tag bei Fritz Radio machen? Ja, auf jeden Fall. Uns ist nicht peinlich. Fritz Exclusive, wa? Na dann, ein ganzer Tag mit den Beatsteaks bei Fritz. So let me in. Diesen Freitag von morgens früh bis abends spät. Und im Radio. Fritz! Vom RBB. Oh, will Goya nochmal gerne machen den ganzen Tag bei. Ja, dann was das anderes. 20:35, 36. Fritz, Info. Nachrichten. Und zwar mit Matthias Kerkhoff. Deutschland wird seit heute zum ersten Mal von einer Bundeskanzlerin regiert. Angela Merkel war am Vormittag vom Bundestag zur Regierungschefin gewählt worden. Am Nachmittag legte sie ihren Amtseid ab. Danach folgten die 15 Minister. Arbeitnehmer, die älter als 52 sind, dürfen in Deutschland nicht mehr ohne besonderen Grund nur befristet eingestellt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Dieser Teil der sogenannten Hartz-Gesetze verstößt demnach gegen den Gleichheitsgrundsatz. In Berlin hat ein herrenloser Koffer für Aufregung auf dem U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz gesorgt. Sprengstoffexperten der Polizei konnten das Gepäckstück kontrolliert sprengen, das sich dann als harmlos herausstellte. Bei der BVG werden offenbar wieder die Fahrpreise erhöht. Der neue BVG-Chef Sturmowski sagte der BZ, Grund seien die massiv gestiegenen Treibstoff- und Stromkosten. Die Basketballer von Alba Berlin bleiben auf internationalem Parkett erfolglos und drohen das Achtelfinale im ULEB Cup vorzeitig zu verpassen. Man verlor im dritten Vorrundenspiel in Madrid 84:92. In dieser Nacht ist es stark bewölkt, vereinzelt kann es Regen oder Schneeregen geben. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 3 Grad. Und auch morgen ist es grau und trübe. Ein bisschen Regen kommt auch noch dazu, bei 2 bis 4 Grad. Verkehr. A9 Halle-Leipzig Richtung Potsdam. Zwischen Klein-Marzehns und Niemek gibt es Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug und der Standstreifen ist blockiert. A24 Pritzwalk Richtung Berliner Ring. Zwischen Fährberlin und Kremmen gab es einen Unfall mit LKW. Zurzeit 5 Kilometer Stau. Bitte vorsichtig fahren. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. und mix mir einen Drink, der mich woanders hinbringt. Oh, mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das war ihm Feeling B zu Ehren von Aljoscha, der ziemlich genau vor 5 Jahren gestorben ist und da eben war, glaube ich, sein klassischer Song, Mix Me Ein Drink. Wir werden nachher vielleicht noch den einen oder anderen Song von Feeling B genau aus diesem Anlass hier hören. Ansonsten machen wir hier eine schöne Sendung. Da kann man sich easy dran beteiligen, indem man genau hier anruft. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. So, und jetzt habe ich ja so ein Thema hier, was ich letzte Woche noch nicht verraten, was ihr nicht rausgekriegt habt. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Max. Max. Ja, Kuttner. Max. Kuttner. Hast du Feeling B gehört? Was? Ob du den Song eben gehört hast? Ja, habe ich gehört. Wie alt bist du? Du bist ja 16. Ja, no, leider. Mann. Aber nicht mehr lange, nicht mehr. Und konntest du damit was anfangen? Das war ja noch, der Song ist ja älter als du. Aber hört sich besser an. Hallo? Danke. Ja, danke. Naja, kann ich ja auch nichts dafür, ist aber so. Naja, ich kann ja auch nichts dafür. Ja. Und wie fandest du, dass er sich anhört? Ja, und ganz okay. Ganz okay. Aber hier, von Franz Gall hat mir besser gefallen. Nicht Franz, France. Franz Gall. France. Franz Gall ist eine Frau. Nicht Franz Müntefering, Franz Gall. Mhm. Ja. Aber das eine Lied mit dem Papi und der Tochter, da fällt mir gut. Ja, das hat jetzt hier. Welche mit dem Papi und dem Tochter? Ach so, das war Conny Fröbes, oder? Na, ist jetzt so egal. Sag mal, hörst du hier mal die Sendung so genau zu? Warum? Weil du das Lied mit dem Mann und der Tochter, mit dem Papi und der Tochter. Der hat ja vom halben Jahr gespielt. Naja. Naja, aber wenn du genau zuhörst, dann kannst du so genau zuhören, dass du wüsstest, wer das ist. Das wäre auch schön. Würde ich mich auch freuen, du. Ja, ich glaube, das war die Conny da. Naja, gut, Max. Das ist eigentlich so. Der Thema für heute. Wie nennt dich deine Omi? Sie sagt, Max. Nein, es gibt da so Kuschel-Kosenamen. Ich habe sowieso überlegt, dass ich die Sendung hier Sprechfunk, dass ich die vielleicht Kuscheltalk nennen sollte. Stimmt zwar nicht, kommt aber irgendwie gut rüber, oder? Ja, wie wirst du denn ja ein Kutti oder was? Darum geht's nicht! Ich hab dich gefragt! Ja, ich werde vielleicht so entweder Max oder ab und zu mal Maxchen aus Spaß. Maxchen? Von wem denn? Ja, ab und zu mal von meiner Oma oder ja, aber wenn deine Mutti dich ganz lieb hat, wie sagt sie denn dann da? Nur Max. Max, also dann sagt er auch vielleicht Maxi. Ein Richternamen oder, ist Maximilian. Also oder sagt die nicht vielleicht auch Mäuschen? Nee. Oder Puperle? Nö, Dicker sagt er. Dicker? Ja, siehst du. Bin ich gar nicht dick. Nee, darum geht's auch ja nicht. Aber dick ist natürlich irgendwie knuddeliger als dünne. Verstehst du? Darum geht's heute in der Sendung um schicke Kosenamen. Mhm. Die man, also es ist ja oft nicht leicht damit, Hasi. Es ist ja nicht oft nicht leicht damit, die auszuhalten. Aber eigentlich sind die doch auch toll. Wenn man nicht immer Madeleine oder Max oder Sascha oder Alexander oder Jürgen oder Frank oder David so heißt, sondern ach mein Mausezähnchen, ach mein Schnäuzerle, ach komm mal rüber Dicker, ach komm mal rüber Puperle, verstehst du so? Dass wir jetzt einfach noch mal ein paar schöne Kosenamen, so totale Zärtlichkeitsnamen streuen, selbst wenn man die nicht unbedingt leiden mag, aber welche man so hat. Welche sind, hast du auch so total so coole Sachen angeboten gekriegt, die dir überhaupt gar nicht gefallen haben? Mäxchen ist doch irgendwie nett. Mäxchen. Mensch, ja, Dicker. Mann, Dicker. Nun, Mensch, auch mein Dicker. Mein Dicker, du komm mal. Du sag doch mal, was gibt es noch so an Kosenamen? Also Häschen oder so, das fällt mir ja nicht. Ah, haben Sie dich schon mal Häschen genannt? Nee, das noch nicht so, aber wenn mich jemand nennen würde, würde mir ja nicht gefallen. Hast du denn eine Freundin oder schon mal eine Freundin gehabt? Ja, hab ich schon gehabt. Aber so richtig eng, so eine Kuschelfreundin? Ja. So richtig mit anfassen? Ja, ist klar, oder? Und Mann, riechst du gut und so? Und durchs Haar fahren? Ja. Und richtig total so Küsse mit Spucke und so? Ja, richtig feucht. Ja, ja, aber, dann, aber wie, hast, dann wie hatten die dich genannt? Ja, nur Max. Echt? Und wie hast du die genannt? Also jetzt in so Situation quasi nahezu kompletter Bewusstlosigkeit. Na, vielleicht Schnuckel oder irgendwas. Ja, warte nur, daran wusste ich aber. Wie lange warten ihr zusammen? Jetzt halt mal an, wie lange warten ihr zusammen oder seid ihr noch zusammen? Die letzte war 4 Monate. 4 Monate. So, und wie hast du die jetzt nun wirklich genannt, wenn es wirklich zärtlich wurde? Ja, Schnuckel. Wenn du ja. Schnuckel. Ja, oder und ja, das halt manchmal oder halt ab und zu gesagt. Ja? Und hat sie dann aber auch zu dir Dicker sagen dürfen? Ja, hat auch in der Tür mal gesagt. Hat sie gesagt? Ja. Warum denn? Du bist doch ja nicht dick. Keine Ahnung. Ja. Ach, dann haben wir jetzt Dicker und Schnuckel. Die sind ja. Jetzt. Die sind recht verbreitet, oder? Wie nennt denn deine Mutter deinen Vater? Wenn sie gute Laune hat und kuscheln will. Also ich glaube, bei ihr ist Dicker das Lieblingswort. Ja, und wie nennt dein Vater deine Mutter? Dicke! Genau. Nee, echt? Nein! Das ist sozusagen eine... Echt? So Dicker, Dicker ist quasi eure Familien. Dicker, genau. Dicker. Und wenn Mutti Dicker ruft, dann weißt du nicht, wisst ihr beide nicht. Ist Vati meint oder bin ich gemeint? Genau. Eieiei. Oh, das führt ja oft zu Verwirrung. Ach, jetzt haben wir Dicker und Schnuckel. Ja. Gut. Kennst du auch noch ein paar Dinger, wie du immer genannt wurdest, also? Na, sag ich aber nicht. Naja, ist wieder so ein Rateding wie letzte Woche, weißt du? Nein, wird überhaupt, da ist nichts zu raten. Ich sage es nur einfach nicht. Was war denn eigentlich letzte Woche das Thema? Da bin ich jetzt ja, das Thema wäre gewesen Kosenamen, aber hat keiner rausgekriegt. Ach so. Da habt ihr mal die Chance gehabt zu raten, aber 3 Stunden kollektive Geistesanstrengung, nicht rausgekommen. Da weiß man, welch Geisteskind ihr seid. Vielleicht waren wir einfach zu lange über eine Leitung. Nee, stimmt das nicht. Wie du jetzt meinst du zum Beispiel. Nein, ich bin nicht zu lange in der Leitung. Ja, mein lieber Freund. Das war ja letzte Woche. Das glaubst du so. Na, man weiß es ja nicht, oder? Mensch, Mäxchen. Wir müssen jetzt mal, von wo rufst du an überhaupt? Aus Alt-Landsberg. Alt-Landsberg? Ach, wie weit ist das weg von Berlin? Na, kommt drauf an, von wo. Stimmt. Du meinst, Berlin ist in sich größer als Alt-Landsberg weg ist von Berlin. Was hast du jetzt gesagt? Ja, kann ich jetzt nicht nochmal erklären. Zusammen mal, willst du... Berlin ist größer, als Alt-Landsberg weg ist von Berlin. Ja, ist sowieso klar, oder? Weiß ich nicht. Nee. München ist weiter weg, als Berlin groß ist. Die Frage ist als... 10 Kilometer davon entfernt. 10 Kilometer entfernt von Berlin. Ja. Also von Matan so... Ah ja, geht ja. Ja, naja, dann kannst du ja vielleicht... aber du bist ja noch nicht in dem Alter, dass du jetzt am... Selbst wenn du wolltest, am 1. Dezember in den King Kong Club gehen könntest. Weil da die total nette Girl Power Mädchenband A Spoon Called Frank spielt. Mhm. Und noch eine coole Tschechen-Kombo. MM Voodoo Pöker. Und dann noch eine totale Polen-Band. River for Sale. Fluss zu verkaufen. Da drin, ja, die Tour, die Konzerttour, die eigentlich nur 3 Konzerte beinhaltet, heißt Friedensfahrt. Berlin, Polen, Prag. Nicht schlecht. So, dann hören wir uns jetzt mal A Spoon Called Frank an, oder? Ja, damit du weißt, wo du nicht hingehst am 1. Dezember in den King Kong Club. Ich will heute nicht hin hier. Ja, aber du könntest aber auch hingehen. Die sind total nett. 1. Dezember ist ein Donnerstag, oder? Weiß ich auch nicht. Man, jetzt stell doch nicht so komplizierte Fragen. Nee, weiter ist es. Naja, siehst du, dann geh da hin. Okay, ja, ich danke dir für den Anruf. Gut. Schöne Sendung noch. Danke, tschüss. So, hier kommen Spoon Called Frank mit The Balance I Need. Boah. I do my homework on my own lovely rag table. Tie up my shoes on my own since 12 years, but that's the town I was forced to spend my childhood. Did you ever see me skating? There is nothing to see. I'm not even able to stand still on that bottom wheel. A lot of excitement, and 2 seconds later I lay on the ground. That makes me think. Sag mal, die grinsen doch beim Musikmachen, oder? Spoon Called Frank am 1. Dezember im King Kong Club. So. So, was machen wir jetzt hier? Ach, Mann, nee. Ach, nee. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Aber rufen wir ja nur wieder Kerle an. Ich kann ja meine Freundin geben, oder? Wer hält mir die Freundin? Guten Tag. Guten Tag, Freundin. Wer bist du? Die Kichererbse Teil 2. Die Kichererbse Teil 2. Wie heißt du richtig? Margarita. Margarita. Mhm. Na, das ist doch ein schönes alkoholisches Getränk, oder? Ja, aber ich habe schon mal mit dir geredet. Weißt du das nicht mehr? Nee. Du hast gesagt, ich soll wieder anrufen und jetzt vergisst du es einfach. Ja, du hast ja auch nicht wieder angerufen, hat ja dein Doch, ich habe wieder angerufen und da hast du noch 3 andere Leute mit einer Leitung. Und dein dann Freund hat ja angerufen. Einfach rausgeschmissen. Echt? Ja. Warum denn? Weil du nichts gesagt hast. Weil du viel zu viele Knöpfe vor dir hast, keine Ahnung. Nicht, weil ich zu viele Knöpfe vor mir habe. Die 140 Knöpfe, die beobachte ich hier aus dem Augenwinkel. Naja, hast dein Pullover schon ausgezogen? Jetzt wird mal hier bitte nicht intim. Jetzt ist noch nicht Elbe durch. Vielleicht gibt ihm einen Freund von dir. Nein! Ich will nicht mit deinem Freund reden. Ich moderiere hier heute schön total cool in so einem Neoprenanzug für Windsurfer. Ich komme übrigens auch aus Erfurt, aber das hört man nicht, oder was? Doch, hört man auch. Studierst du ja BWL oder wie? Ich hab dir schon mal gesagt, was ich mache. Was machst du denn? Ja, und ich kann mir hinterher nicht merken, dass ich für Tagebuch hier über jeden Anrufer. Da würde ich ja verrückt werden. Ach, das ist letztes Mal so lustig für mich gemacht. Was machst du denn? Angst. Was? Ich habe keine Lust, das nochmal zu sagen, weil du dich immer nur lustig machst über mich. Nein, jetzt sag doch mal, was du machst. Ich mach mich nicht lustig. Sag mal. lerne etwas im Bereich Film. Jetzt mach ihn auch. Was denn im Film? Schnitt. Sag mal, jetzt machst du dich aber lustig über dich. Über mich? Ja. Ja. Was machst du denn da? Ach, du lernst Schnitt. Was denn jetzt? Was? Ja, sag mal, kannst du mal deinen Freund da rausschicken? Er lenkt dich doch total ab. Da soll man die Finger wegnehmen. Ich muss mir jetzt weiter meine Beine entwachsen. Deswegen muss ich jetzt wieder auflegen. Bist du gerade dabei, deine Beine zu enthaaren? Sag mal, habt ihr denn überhaupt ja kein Schamgefühl mehr im Leib? Bist du auch 16 oder was? 16, nee. Da rufen sich beinenthaarende Frauen hier mitten in der Nacht mich an. Ja, gar nicht mein Freund wollte ja. Naja, aber du hast dich darüber beschwert, dass... Kannst du nicht mal deutlicher reden? Das wird kalt. Hallo? Ja, ich bin dran. Ja, wer will denn mit dir reden, außer deiner Freundin? Aber die wahrscheinlich auch nicht, weil die da mit ihrem heißen Wasser beschäftigt ist. Ich kann das große Wort sagen. Wenn du willst. Willst du mich damit jetzt irgendwie ruhig stellen, oder was? Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, das geht nicht. Ich sag's dir trotzdem. Mann, da hab ich heute wieder eine schlechte Laune. Pass mal auf, das ist total cool, das Kosebot. Das heißt... Wie nennt denn deine Freundin die... Gib mir mal deine Freundin nochmal. Die muss ich noch kennen. Mann, na und? Dann soll die ja ihre Wolle behalten an den Waden. Ist mir doch egal. Ist doch nur Radio. Naja, willst du nochmal... Ja! Warte mal, ich frag mal, willst du den Kutner nochmal an? Ja. Nee, darum geht's nicht, ob die will. Jip, mach jetzt hier. Die wird nicht gefragt. Du hast mich vorhin schon so schlecht behandelt. Die wird nicht gefragt. Jetzt zieh mir mal hier deine Freundin. Na, ich versuche mal. Sonst ist das Gespräch sofort beendet. Die will nicht nochmal, sorry. Die soll sich die Beine amputieren lassen, dann muss er dann immer rumratzeln. Mann. Die sind aber sowieso nicht so lang, die Beine, oder? Fällt er ja nicht auf, wenn die weg sind. Die sind ganz lang, die Beine. Ach, Quatsch. Doch. Nein, dann würde die doch ja nicht mit ihren Armen unten an die Knöchel rankommen, wo der Haarwuchs am stärksten ist. Ein Knöchel? Naja, um die Knöchel rum. Dann sieht er wahrscheinlich, als ob die da so Tennis-Schweißbänder hätte. Doch, das sind aber keine Schweißbänder, das ist Naturbehaarung. Da kannst du eben nur nicht ran, weil wenn die Beine wirklich so lang sind, dann sind ihre Arme wahrscheinlich zu kurz. Und deswegen kommt die da nicht ran und deswegen wächst da total die Wolle. Nee, das ist keine Hobbitfrau. Natürlich ist es eine Hobbitfrau, gib mir die mal. Die lacht nur, die will ich gar nicht. Ja, na und, dann lache ich auch, dann ist hier Schluss mit mir, sprich. Na, ich geb nochmal. Dann spiele ich eine total fiese Musik. Mach mal, mein Wachs wird nämlich sonst kalt. Ja und, der muss ja erst kalt werden und dann rupst du drunter, oder? Doch heiß sein. Sag mal, warum hast du denn so irre behaarte Knöchel? Sind deine Arme zu kurz? Keine behaarten Knöchel. Margarita? Wie heißt denn das Vögelchen da neben dir? Der sich hier so aufpumpt. Wie heißt der? Ja, Fünfei. Fünfei? Wieso heißt der Fünfei? Weiß nicht. Aber steht da neben Ausweis, was steht denn bei dem im Ausweis, vornamensmäßig? Christian. Und wenn du jetzt hier fertig bist mit deiner irgendwie Enthaarungsorgie, hast du auf dem Kopf noch Haare? Ja. Warum machst du die nicht weg? Sieht doch scheiße aus. Nee. Wie nennst du den, wenn du den mal ganz total niedlich findest? Wie sagst du denn? Krischi? Nein, Fünfei, sagt man nicht, stimmt nicht. Das ist Quatsch. Doch? Nein, sag doch mal. Was anderes sage ich nicht so. Das glaube ich dir nicht. Warum denn Fünfei? Außerdem müssen wir jetzt irgendwie echt ein bisschen zu Anspielung. Ein bisschen zu anspielungsmäßig. Wie wirst du denn von deiner Tochter genannt? Ja, wie sollten da genannt werden? Opi oder was? Mensch! Wie nennst du denn Vati? Hallo? Ja? Hey, dein Max wird kalt. Ja, genau, deswegen. Ja, und deswegen, wie nennst du den denn? Wenn es mal so total kuschelig ist, nur sag doch mal. Du musst dir schon was anderes einfallen lassen, um mit meiner Freundin richtig reden zu können. Nee, dann rede ich mit jemand anders. Ja, ist überhaupt kein Problem. Nee, dann, bis nachher, ciao. Dann spiele ich jetzt hier erstmal Musik. Genau. Schluss hier. Feeling B nochmal mit, eins meiner Lieblingslieder. Lied von der unruhevollen Jugend. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, da singt er wahrscheinlich gar nicht, weil er glaube ich kein Russisch konnte. zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, Feeling B mit Lied von einer Ruhe von Jugend. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, Kinder, wir versuchen ja heute ein paar Kosenamen zusammenzutragen, die ihr so gehört habt, so wie Mutti Fati nennt oder Fati Mutti nennt, wie ihr von Fati oder Mutti, Omi oder Obi, Tante oder Onkel oder von der Freundin genannt werdet, wie ihr eure Freundin nennt oder Omi oder Obi oder Mutti oder Fati oder Onkel oder Tante. Wenn wir da ein paar schicke Kosenamen, vielleicht ein paar originellere, die möglicherweise, aber nee, nicht möglicherweise, sondern wirklich realistisch sein sollten, dann solltet ihr hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und die eben zum Besten geben. Bisher haben wir nämlich Dicker und Schnuckel, weil wahrscheinlich die verbreitetsten Kosenamen, wo ich mich echt noch nie getraut habe oder trauen würde, eine Frau Schnuckel, Dicke, Mensch, Dicke zu nennen. Ihr habt aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, euch, wenn ihr hier quasi nicht durchkommt, an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, hallo, wer bist denn du? Schmüde Wanders. Wie? Da habe ich wieder Rolando getroffen. So, machen wir mal hier weiter. Hallo, wer ist denn da? Stefan. Stefan? Ja, so sieht's aus. Sag mal, du hast ja aber auch so ein tendenziell sächsische Timbre in deinem Reden. Hä? Du hast so einen sexuellen Beiklang, wenn du redest. Nee. Doch? Nee. Was? Na doch, von wo rufst du denn an? Aus Frankfurt, oder? Frankfurt? Hä? Wieso sprichst du denn da Sächsisch? Das ist doch Brandenburg. Da könntest du, wenn du Polnisch reden würdest. Okay, hätte ich nichts dagegen. Polnisch kann ich auch. Ja, mach mal, sag mal. Dzień dobry. Ja, nein, das kann ja nur jeder. Dzień dobry. Kannst du noch mal was Komplizierteres sagen? Ja, jetzt dem Stefan. Na, oder was noch Komplizierteres? Oh. Zum Beispiel, wenn der Baum umfällt, liegt er. Sag das mal auf Polnisch. Ja. Du kannst ja nicht. Nee. Kannst du? Nee. Du kannst ja nicht, wenn ich sage, kannst du nicht, sage, nee sagen. Und wenn ich sage, kannst du, auch nee. Nee. Doch. Nein, nee. Naja. Sag mal, bist du auch 16? Hä? Ob du auch 16 bist? Ja. Ah ja, naja, dann ist gut. Stefan? Ja. Hast du einen Kosenamen? Wie nennt denn deine Mutti, wenn sie dich deine Mutti, wenn sie ganz zärtlich sein will? Will sie nicht. Meine Mutti arbeitet beim Bundesgrenzschutz. Und wenn, dann holt sie bestenfalls den Kuhtreiber raus, wenn sie irgendwie, wenn ich ihr zu nahe komme. Hey, die ist in Potsdam. Das war auch keine Antwort. Ja. Also, die wohnt da. Aha. Mein Vater ist nur hier. Und wie nennt dich dein Vati, wenn er ganz lieb zu dir ist? Stefan. Ah, ganz normal Stefan. Halt. Stefan, oder? Wenn er nicht so lieb ist, dann ruft er, ey, du Penner, ey, du Sozialhilfefall, ey, du Schulschwänzer. Ach, echt? Ja. Kuselam ist irgendwie wahrscheinlich nicht so ein gesellschaftlich relevantes Thema, oder? Wo jeder gegen jeden arbeitet, von Hartz IV bedroht ist und froh ist, wenn er einen 1-Euro-Job kriegt. Hast du dich schon mal so mit Leuten unterhalten? Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Was hast du da so gesagt? Ja. Nö. Ja. Naja. Naja, ist ja das, was die wirklich Weisen sagen. Wenn sie mal was gefragt werden. Naja. Ja, Stefan. Ja. Ja, dann mal schönen Abend noch mit dem Alkoholiker-Vati, oder? Ja. Okay, danke. Tschüss. Hallo? Ja, hey. Wer bist denn du? Ja, hier ist wieder die Flomi. Flori? Flomi. Flomi. Der Flomi-Springball von letzter Woche. Aber der ist doch Flomi. Ja, Flomi. Das hatten wir letzte Woche schon. Ja, aber trotzdem. Ja, wieso heißt du dann immer noch Flomi? Nee, weil ich jetzt meinen originellen Kosenamen auspacken wollte von meiner Oma. Von deiner Oma für dich? Ja, die nennt mich Rikki-Tikki-Tavi. Rikki-Tikki-Tavi? Ja. Was ist denn das? Das ist doch eine Südseeinsel oder irgend so weit. War oder ein Kinderbuch? Nee, hat sie nicht genannt immer als kleines Kind, ja. Ja, aber was ist denn das? Rikki-Tikki-Tavi, das kenne ich irgendwo her. Eine Abwandlung von meinem Namen. Nein, glaube ich nicht. Das ist doch was anderes. Nee, es ist so. Nein. Wisst ihr jetzt noch gucken, was das anderes ist? Das wüsste ich jetzt aber nicht. Ey. Ja, das ist doch was anderes. Kannst du mir aber glauben. Sag das mal. Ist vielleicht eine Südseeinsel. Nein, zum Beispiel www.rikki-tikki.dk. Rikki-Tikki-Tavi, genau. Gibt es? Was? Gibt es doch wohl nicht. Doch, natürlich gibt es das. Rikki-Tikki-Tavi ist nämlich ein Film. Zum Beispiel. Ja, das ist irgendeine Südseeinsel, Rikki-Tikki-Tavi. Ja, wann bist du geboren? 75? Nee, das ist ein Zeichentrickfilm. Ah, naja, dann weiß ich jetzt endlich mal, wo der Namen her hat. Ist ja der Wahnsinn. Rikki-Tikki-Tavi. Ja. Ja, genau. Jetzt müssen wir nochmal rauskriegen, was Rikki-Tikki-Tavi. Aha. Das ist hier raus eine Kurzerzählung von Richard Kipling. Na, ich glaube, darauf beruht es jetzt nicht. Natürlich beruht es darauf. Woher soll denn deine Oma sonst auf Rikki-Tikki-Tavi kommen? Na, weil ich so ein kleines, aufgewecktes Kind war und immer Scheiße gebaut habe. Ja, aber was heißt denn Rikki-Tikki-Tavi? Das heißt doch nicht kleines, aufgewecktes Kind, was immer Scheiße baut. Nein, das ist von meinem richtigen Namen, davon der Spitzname und dann noch eine Abwandlung. Richard Kipling ist, Kipling ist das. Du musst dir das mal holen. Ja, das mache ich. Ja, in den Dschungelbüchern von Kipling. Genau, da ist das nämlich drinne. Jetzt hol dir das mal. Geh mal in die Bibliothek. Richard Kipling, Rikki-Tikki-Tavi. Richard Kipling, alles klar. Ja, genau, sie hört zu den Schleichkatzen. Am bekanntesten ist wohl der englische Mungo, den Richard Kipling als Rikki-Tikki-Tavi in seinem Dschungelbuch verewigt hat. Ist ja der Wahnsinn. Ja, ist ja der Wahnsinn. Siehst du? Ruf an, wenn du nicht weißt, wer du bist. Ja, na, jetzt weiß ich. Dann sag's dir, jetzt weißt du das, genau. Rikki-Tikki-Tavi. Wie nennst du deine Oma? Denn du irgendwie Omi. Nee, Emily? Ömili mit Ö. Ömili? Ja. Ah, ja. Was sagt die da? Gibt es da nicht gleich eine Backpfeife von deiner Oma? Nee. Ich bin Lieblingsenkel. Das ist Ömili. Alles sehr schön. Sag mal, und wenn du so einen Macker bei dir quasi auf Bude hast? Ach, ne. Und du dunkel und fortgeschritten ist und ihr schon ordentlich gekippt habt, kannst du da nicht auch möglicherweise hin und wieder mal auf einen, verfällst du da nicht hin und wieder auch manchmal vielleicht auf irgendeinen Kosenamen quasi? Na, ich habe so viele Kosenamen. Nein, aber für ihn. Ja, nee, das ist dann immer abhängig von der Person. Also meistens genau, aber ich wollte jetzt mal einfach wissen, wie weiter deine Schöpferkraft geht und was du schon so an Kosenamen entwickelt hast. Ach, na, das war schon Bienchen und... Bienchen für den Mann? Ja. Der hieß Bienchen? Ja, und ich war Blümchen. Bienchen und Blümchen, echt? Ja. Sag mal, muss man da aber nicht laufen kichern, wenn man sich Bienchen und Blümchen nennt? Ah, na, das geht. wenn andere nicht dabei sind, ist es in Ordnung. Wenn andere dabei sind und man erzählt, durch die Schuld, sollte das schon nicht so, hey, Bienchen, komm mal her, Bienchen, komm mal her. Ja, Blümchen, ich bin hier. Ja, Bienchen, wo bist du denn? Ich bin in der Küche, Blümchen. Wollen wir uns im Flur treffen, Blümchen? Ja, Bienchen, lass uns im Flur treffen. Echt so? Ja, genau so. Ach, ist das niedlich. Ja. Ja, Mensch. Ja, das war damals so. Ach, na, da bin ich aber ganz gerührt. Und hast du denn jetzt aktuell so ein Macker, sag ich jetzt mal? Nee, so was kommt mir nicht mehr über die Türschwelle. Richtig. Warum denn? Weil die alle nicht ganz sauber sind. Naja, ist doch klar, aber damit kann man sich da arrangieren. Da stellt man sie erstmal unter die Dusche, dann sind sie zweimal noch nicht ganz sauber, aber immerhin. Ja, so in der Hinsicht, das ist kopftechnisch alles nicht so ganz ausgereift gewesen. Bei dir oder bei denen oder bei wem? Bei denen und dann kamen sie halt mit mir nicht klar. Wieso denn bei dir? Wieso kamen die mit dir nicht klar? Das glaube ich ja auch, Jana. Ja, wenn du. Ein kleines Temperament für Mädchen, das auch gut in Rage reden konnte, so wie du vorhin zum Beispiel. Kann mit der kleinsten Sachen ganz schnell ganz hoch. Ja, super. Stimmt. Und gerade was Kerle betrifft, die bieten ja jeden an, jede Menge Anlass. Ja, das ist total ohne Ende. Irre aufzureden. Ich kann mich über alles aufregen. Ja, stimmt, klar. Ist mir auch schon aufgefallen. Genau. Oh, kannst ja den Scheiß nicht selber wegräumen, Idiot. Richtig. Wo sind meine Strümpfe? Wo sind meine Strümpfe? Ja, wie sieht doch nicht. Ja, wahrscheinlich hast du wieder in den Kühlschrank gelegt. Ja, naja, und wenn wir dann nicht mehr die Waschmaschine in Gang kriegen, ist es ganz schlimm. Oh, das ist sowieso rausschmeißen, gleich rausschmeißen. Ja, wenn sie noch was Gutes tun wollen und die Wäsche mitwaschen und fair waschen. Oh, da könnte ich aber auch verrückt werden. Ja. Wann ist denn das letzte Mal, wie lange ist es denn her, dass du jetzt mal, dass du den, wann hast du den da rausgeworfen, den letzten? Den letzten vor einem Jahr. Boah, ist das schon eine Weile her. Wie hast du, war das alle Bienchen? Nee, das Bienchen, das war mein erster fester Freund. Ja, und der, aber wie hieß denn der letzte? Der letzte hieß einfach nur Ja, Nein, du kannst ihn doch nicht immer genannt haben. Nee, das war kleiner. Kleiner? Ja, der war gerade mal so groß wie ich. Ach so. Naja, ein bisschen größer. Wieso, wie groß bist du? 1,55 oder was? Nee, 1,68. Ja, das geht doch. Ja, aber für einen Mann ist es ein kleiner, wenn er so... Ey, komm! Sag mal, was ist denn hier wieder los? Ja, na... Blümchen, ganz vorsichtig! Ja, ich bin ja auch ganz vorsichtig, aber 1,68 ist... Ja, aber das war eben ein bisschen unvorsichtig. Blümchen! Ja, das geht, ist aber so. Das ist aber so. Ja, ist auch so. Na ja, gut. Bienchen, Blümchen, kleiner. Ja. Und wurdest du denn schon mal Schnuckel genannt? Nee, um Gottes Willen. Oder Dicke? Ja, na, Dicke eher als... Echt? Na, dann nenne ich dich jetzt auch Dicke. Na, Dicke, wie ist denn so heute? Ja, gut. Wie war denn dein Tag so? Was machst du denn eigentlich, Flummi? Na, ich mache da Ausbildung. Was denn für eine Ausbildung? Ey, ich vererst es doch immer wieder. Ja, zu Werbekauffrau. Ja, gut. Trink Wasser wie das liebe Vieh und denke, es wäre Krambambole. Einer der tollsten Werbesprüche, von dem man nicht genau weiß, wofür. Ja, nee, ganz so weit ist es bei mir noch nicht. Also, ich kümmere mich eher so um Promotion-Teams. Okay. Ich danke dir für den Anruf. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Curtis Mayfield mit Pusherman. Hey, Puschelmännchen. Im Grunde ein Kosewort. Und die suchen wir ja heute, wer schicke Koseworte hat, mit schicken Koseworten schon bedacht ist oder mit schicken Koseworten Bedenker ist, kann hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder natürlich in dem Fall, dass er hier nicht so ran und zu Wort kommt, kann man sich natürlich auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo! Hallo? Wer bist denn du? Der Michel Christian, Herr Kuttner. Der Michel Christian? Nein, nicht der Michel Christian, einfach nur Christian. Der Christian, wie nennt dich denn deine Mutti, wenn sie gute Laune hat? Nee, pass mal auf, gleich zum Anfang. Was mich wundert, du hast ja vorhin so frustriert gemeint, dass es heute relativ wenig Anekdoten für Kosenamen gibt. Und ach so, es gibt eine ganze Menge Probleme oder eine ganze Menge Geschichten dazu. Ja, echt? Mhm. Ach so, aber wie ist denn dein von dir meistgehasster Kosename? Nee, pass auf, die erste Geschichte dazu, auch von mir ist nämlich das große Problem. Nee, wir kommen ja gleich dazu. Naja, super. Weil das große Problem ist ja, man wächst ja und irgendwann wächst man aus dem Kosenamen raus. Ja. Und naja, nicht unbedingt. Ja, aber man wird ja dann möglicherweise von der Oma, von Omas, die ignorieren ja zum Beispiel das Wachstum von Enkeln. Zum Beispiel hat mir meine Oma noch weit in den 30ern immer wieder Puffreisschokolade geschenkt, weil ich die mal mit 4 Jahren gerne gegessen habe. Jut, jut. Nee. Verstehst du, das hält sich da mit so einer Kontinuität über 30 Jahre. Ist überhaupt kein Problem für eine Oma, sowas zu bewältigen. Also bei mir war das in meiner Kindheit eine ziemlich demokratische Geschichte. Das nämlich, ich habe meinen ersten Kosenamen. Ach, da wurde abgestimmt über deinen Kosenamen, oder was? So ungefähr. Ich habe meinen ersten Kosenamen dummerweise von meinem Bruder geerbt, der zwar größer als ich, aber damals auch noch nicht wirklich der Sprache mächtig war. Ach, der hatte einen Kosenamen und der ist dann auf dich übergegangen? Der hat nämlich sich selbst, der hieß Martin, hat sich Mathe genannt. Mathe? Sich selbst hat er Mathe genannt und das ist dann so einfach, ist, mich als Christian dann einfach Titi zu nennen. Also war mein erster Spitzname Titi und es war einfach super lange einfach. Ich war in der Familie mal Titi und Martin war aber schon irgendwann Martin. Ach so, Titi ist aber auch nicht schlecht. Und irgendwann wächst man da natürlich mit und stellt irgendwann auch fest, der Name ist einfach bescheuert. Du kommst in die Schule und wirst Titi genannt. Ja, zumal es irgendwie auch so ungünstige Assoziationen. Und dann habe ich irgendwann meinen Vater genommen und habe gesagt, pass auf, wir müssen jetzt reden. Dann ist man halt immer klassisch ums Karree gegangen und hat Sachen besprochen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir gehen jetzt hier ums Karree. Wir haben jetzt diese 10 Minuten Zeit und müssen einen neuen Namen für mich finden. Mit wem? Mit deinem Vater? Mit meinem Vater, genau. Ach, nicht schlecht. Richtig so im Gespräch unter Männern? Genau. Jetzt lassen wir uns mal was einfallen, dass der Junge nicht veräppelt werden kann. Genau. Und sind dann irgendwann auf den Namen Krisch angekommen. Weil das ist der Name, mit dem kann man dann praktisch länger weiterschneiden. Ja, gut. Und er ist dann auch, ja, zumindest in der Familie akzeptiert worden. Jetzt kommen aber auch irgendwann Kosenamen von außen, die da einfach ungewollt gegeben werden, obwohl du dich dagegen wehrst. Und ja, bei mir war halt der Klassiker, du wirst lachen, mein Nachname ist nämlich Geiler. Geiler, ja? Ah ja. Also ich lach geil, da nicht, ich lach da nicht, ja, ja. Sondern der Komparativ davon, genau. Und aus Geiler wird halt sehr schnell Geili. Geili? Genau. Und es war dann so der Name, den ich in der Schule halt so von Mitschülern bekommen habe. Geili oder die stärkere Form halt noch Geili-Säcki. Ja, ach, das ist aber so ein Klassiker, oder? Nachname oder Vorname abkürzen und mit einem I versehen, oder? Genau, genau. Wobei dein großer Bruder hieß Martin. Der hieß Martin. Ja, der hätte ja auch toll Martini genannt werden können, oder? Das wäre doch extrem cool. Wäre auch ein I dran, darf aber Kursenamen dürfen ja nicht so lang sein. Gut, ich weiß nicht, ob man damals zumindest hier im Osten wusste, was Martini war. Doch, wusste man auch. Gab's auch. Alkoholsicher war der Ostler schon immer. Schulzeit. Keine Ahnung. Gut, na gut, geil. Und dann kommt nämlich das Problem, wenn ihr dann auch Väter von Freunden anfangen so zu nennen, wo sich dann halt wirklich emanzipieren muss und werden, hey, pass auf, es ist schon schlimm genug, wenn ich meine Mitschüler Geili nenne. Ja, ja, ja. Aber du jetzt Vater von guten Freund, nenn mich bitte nicht. Du darfst mich Christian nennen, du darfst mich Christian nennen, aber bitte nicht Geili. Ja, verstehe ich. Und ja, in letzterer Zeit ist dann auch wieder ein anderer Name auch faszinierende Geschichte. Das war einfach praktisch eine neue Runde von, einfach eine Gruppe von Leuten kennengelernt, irgendwann mal in so einer Initiative, wo ich aktiv bin. Man Was für eine Initiative? Oh, wenn du es wissen willst, eigentlich wollen wir auch nicht so groß Werbung machen. Das hast du sicher mal mitbekommen, dass es in Berlin in so einigen sozial schwachen Bezirken gab es halt so Konzepte zur Wiederbelebung der Straße, des öffentlichen Raums, einfach leerstehende Läden an Leute mit kreativen Konzepten zu vermieten. Ah ja, bist du Kunststudent? Gar nicht. Ach so. Planungsstudent, aber hängt damit so zusammen. Ah ja, hör nicht so weit weg. Genau, dass dann diese Leute halt über die Bespielung der Läden halt in Bezirken, Stadtteile halt wieder reaktivieren. Ja. Und Nicht schlecht. Genau, ist auch super. Und wo ich halt neu in dieser Runde war, mich irgendwann mal vorgestellt hatte, oder sich Leute mir vorstellten, kam halt jemand an und stellte sich halt vor, er heißt Flo. Ich fragte halt Rian, um zu wissen, ob er Florian heißt. Aber er dachte halt, dieses Rian sei mein Name, weil er sagt Flo, ich sag Rian, super, ich heiße Rian. Was heißt denn Rian? Warum hast du Rian gesagt? Nein, Rian, um einfach zu wissen, ob er Florian heißt. Was heißt denn Rian? Nee. Er sagt Flo und ich frage Rian, um einfach rauszubekommen, ob... Was ist denn Rian? Welche Sprache ist denn das? Ist keine. Was soll das bedeuten? Folge mir. Hast du Real gesagt? Nee, Rian. Nein, pass auf, jemand stellt sich dir als Flo. Ja, wir spielen jetzt mal nach. Ja, ey, hallo, ich bin der Flo. Genau, und ich frage dich, Rian? Ach so, wegen Flo, Florian. Genau. Ah. Aber ach, hat er nicht kapiert und dachte, du hast jetzt Rian. Rian. Und dann hat man irgendwann beschlossen, ja, Christiane gibt es ja in der Tat, gibt es wirklich zu viele Christiane in dieser Welt. Ja. Ist mir halt der Name Rian und dann später halt noch Rian, weil Französisch klingt natürlich. Ja, Rian aber plus. Genau, bis dann so weit, dass erstmal kommt jetzt die dumme Frage, ja, Französisch? Ja. Nee, ich hab keine, überhaupt nicht. Aber doch, man hört's noch, deine Vorfahren sind definitiv Französisch. Das heißt, jetzt heißt du hießest mal Titi, dann Krishan, dann Geili, dann Rian und jetzt Rian? Genau. Ist ja dein aktueller Spitzname quasi. Das ist mein aktueller, also du musst jetzt immer sehr stark auseinanderhalten. Es gibt jetzt so, gerade wenn ich in diesem Projekt bin, ja, genannt Superhorst, und das Projekt heißt Superhorst oder heißt du auch noch Superhorst? Nee, das Projekt heißt Superhorst. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Und einige kennen mich halt als Christian und wenn jetzt jemand hinkommt und fragt, ist Christian da? Wenn alle da den Kopf schütteln und sagen, kennen wir nicht, weil mich alle als Rian kennen. Ach so. Also du musst dann irgendwann noch aufpassen, wem du welchen Namen sagst und wer dich unter welchem Namen kennt. Ja, und aber jetzt sagen wir mal deine Freundin, wie denn die dich kennen? Die ist nicht existent, aber... Und als die noch existierte? War die Regel Krischi, Krishan. Krischi, Krishan. Aber jetzt nicht genau. So spezifisch, mein lila Röpsnet Badewannenstöpselchen oder irgendwie sowas Zärtliches. Gottes Willen gegen sowas. Ich meine, sowas ja, sagt man immer, das kommt mit dem Alter, mit dem Verfall, aber man wehrt sich ja zumindest in der Jugend halt sehr dagegen. Ah ja, klar. Chitty, genau. Krishan, Geili, Rian, Rian. Genau, noch eine ganz kurze Geschichte Krischi, zum Schluss. Anderes Problem ist, dass durchaus Spitznamen Leuten vorauseilen. Der Vater von einem Freund heißt, ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Jedenfalls wird er halt von allen Igel genannt, weil es in irgendeiner Geschichte halt oder vergangenen Geschichte von ihm muss halt irgendwie ein Igel eine Rolle gespielt haben. Und so oft er halt umzieht, alle Leute wissen schon wieder, er heißt Igel. Igen? Igel. Igel, ach so, und Igel. Und er wehrt sich halt wirklich sehr dagegen, also es ist ja Professor an der Universität und wehrt sich halt sehr dagegen, dass seine Studenten halt, und die wissen es halt sofort wieder, das ist Igel. Also er kommt mit dem Namen auch nicht weg. So, Titi, aber wie hast du denn deine Freundin genannt, als du noch eine Freundin hattest? Divers. Cass. Divers? Das ist ja auch kein schöner Spezialkosename. Cassie. Genau. Jessie? Nein, Cass. Cassie. Aber jetzt, also das ist immer so Namensabkürzung, oder Fofinia. Hast du noch so was? Wie? Fofinia. Was ist denn bitte? Kommt vom portugiesischen Wort Fufu. Ja. Das ist so viel wie weich und die Verniedlichungsform ist dann halt ein klassischer Kosename. Fofinia. Genau. Boah. Na, das ist aber ein ausgefuchster Name. Fufinia. Na, so würde ich ja auch ja genannt werden. Du bist der Fufinho. Fufinho, genau. Chili, ja. Danke dir für deinen Anruf. Danke auch, ne? Okay, tschüss. Noch, tschüss. So, Kinder, ihr könnt euch ja hier, könnt ihr auch praktisch anrufen? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Fritz. Musik von hier und aus der Gegend, noch unbekannt. Hey, na? Wir sind White Scarlet. Aus Berlin-Friesheim. Wir machen akustischen Gitarren-Indie-Pop. Indie-Pop, richtig. Und wir brauchen noch eine Booking-Agentur. Und natürlich, ganz wichtig, einen Plattendeal. Dann brauchen wir auch Fans. Und am allerwichtigsten ist überhaupt, dass wir mal einen Schlagzeuger haben. Musik von hier und aus der Gegend. Und im Radio. Fritz. Ja, jetzt aber nochmal schnell. Screaming Lord Such. And the cats are a sighing, and And the zombies are dancing. And the skeletons are rancing. I get into my great big coffin till the following night. Till the following night. Till the following night. Screaming, screaming. Da ist schon klar, warum ihr seid. Screaming Lord Such. Ihr Einsatzgebiet: Berlin und Brandenburg. Ihr Auftrag: Fritz Musik. Musik zum Tanzen. Ihr Name: Die Fritz Disco. Unterwegs. Diesen Samstag ab 22 Uhr im Wandelhof Schwarzheide werden Wünsche wahr. Mit den Fritz DJs Bronco Jet und Frankie Manzel. Die Fritz Disco. Mehr Infos: fritz.de. Und im Radio: Fritz. Vom RBB. Sagen wir mal 23.37 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Und zwar mit Matthias Kerkhoff. Deutschland wird seit heute zum ersten Mal von einer Bundeskanzlerin regiert. Angela Merkel war am Vormittag vom Bundestag zur Regierungschefin gewählt worden. Am Nachmittag legte sie ihren Amtseid ab. Danach folgten die 15 Minister. Arbeitnehmer, die älter als 52 sind, dürfen in Deutschland nicht mehr ohne besonderen Grund nur befristet eingestellt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Dieser Teil der sogenannten Hartz-Gesetze verstößt demnach gegen den Gleichheitsgrundsatz. In Berlin hat ein herrenloser Koffer für Aufregung auf dem U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz gesorgt. Sprengstoffexperten der Polizei konnten das Gepäckstück kontrolliert sprengen, das sich dann als harmlos herausstellte. Zum Sport. Bayern München hat sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Die Bayern besiegten den österreichischen Verein Rapid Wien mit 4:0. Werder Bremen unterlag beim FC Barcelona 1:3 und kann das Achtelfinale aus eigener Kraft nicht mehr erreichen. Die Basketballer von Alba Berlin drohen, das Achtelfinale im UdeB Cup vorzeitig zu verpassen. Man verlor im dritten Vorrundenspiel in Madrid 84:92. Bis auf Meister Eisbären Berlin haben sich die Favoriten im Viertelfinale des deutschen Eishockeypokals keine Blöße gegeben. Die Eisbären verloren mit einer um 5 DEL-Spieler aufgestockten Reservemannschaft gegen den Zweitligisten EV Regensburg klar mit 1:6. In dieser Nacht ist es stark bewölkt. Vereinzelt gibt es Regen oder Schneeregen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 3 Grad. Auch am Tag ist es grau und trübe. Ein bisschen Regen kommt noch dazu und das Ganze bei 2 bis 4 Grad, aber immerhin plus. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen der Polizei, wünschen weiter eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. Ah, jetzt kommt eine Musik, die nicht nur eine Musik ist, sondern eine total interessante Musik, eigentlich fast so ein Minimalhörspiel. Ist so eine von diesen endlosen, die kennt man so aus den 60ern, diesem Easy Listening, Jesse, Flugzeug, Fahrstuhl-Kram. Hier aber etwas experimenteller und ein bisschen stärker zur Sache gehend und thematischer. Criminal Theme von Les Maledictus Sound. Das hören wir uns jetzt mal an.

Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden heute über Kosenamen, die ihr schon mal gehabt habt, die ihr gerne verhebt, die ihr hasst, die ihr liebt. Eine Möglichkeit, und da hat der Christian eben echt was vorgelegt, wäre natürlich sein Leben als eine Abfolge von Kosenamen zu erzählen. So wie Christian eben am Anfang Titti hieß, dann Krishan, dann Geili, dann Rian und dann Rian. Also ihr wisst, was eine Biografie über 5 Kosenamenstationen. Wenn ihr sowas auch habt, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder ihr, wenn ihr jetzt hier nicht direkt, dann könnt ihr, wie gesagt, auch den halbautomatischen Anrufbeantworter anhören. Da wird's dann aus Schulungsgründen das Gespräch aufgezeichnet und dann zusammengeschnitten und man hört es dann in der nächsten Woche. Band von der vorigen Woche ist eben hier eingetroffen. Wir werden es nachher hören. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist zu erreichen unter dieser Telefonnummer hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hallo, hallo, hallo. Wo ist mein Mauerarm, du Arsch? Spitzenbemerkung. Selten so gelacht. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, wir wissen. Hi. Und du hast jetzt auch ausgefeilte Kosenamen-Biografie. Oh, mächtig gewaltig. Und bist ein totaler Kosenamen-Geber und Nehmer. Genau. Schön. Was ist denn dein aktueller Kosename oder was sind deine aktuellen Kosenamen? Weil verschiedene Leute verwenden ja dann auch verschiedene Bezeichnungen, oder? Das ist richtig. Genau. Also mein Kosename ist derzeit Holzmichel. Oh nee, echt? Ja, wirklich. Die hassen dich, oder? Nee, nicht wirklich. Die meinen nicht? Liegt an meinem Nachnamen. Wie heißt du denn, Michel? Nee, Holz. Echt? Ja. Oh, ist ja auch bitter, oder? Aber wirklich. Oder könnte man ja auch Holzkopf oder irgendwas heißen, aber Holzmichel ist doch das Allerbitterste. Na, wirklich. Ja, wir sagen jetzt aber so die Kumpels oder was? Naja, die Arbeitskollegen. Warum sagen die denn nicht Holzi oder? Ah, hatte ich auch schon. Holzi hattest du schon? Jo. Und sag mal, deine Freundin oder Frau oder Verlobte oder was auch immer? Was sagt die denn? Meine Frau? Ja. Oh, süßer Hasi. Hasi, na endlich kommt's mal. Naja. Hasi, süßer, was sagst denn du? Hasi, süßer. Von meiner Frau? Ja. Oh, das ist eine lange Geschichte. Naja, erzähl mal. Nisi. Nisi? Ja. Da kick mal ihn an. Und warum? Na, wo wir uns kennengelernt haben, vor 8 Jahren. So lange schon? Ja, ja, ja. Und wie ist es jetzt so? Oh, ganz cool. Ja? Hm? Immer noch, nach 8 Jahren? Na los. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, ja. Muss man erst mal schaffen. Dich kenne ich zwar länger, aber ist egal. Mich? Ja. Ach, kannst mich Nisi nennen. Und ich nenne dich Titti. Ja. Nisi heißt sie deswegen, weil, wo ich sie kennengelernt habe, hat sie einen Schnupfen gehabt. Da musste sie mal niesen. Ach so, echt? Ja, ja. Und dann hieß sie, dann heißt sie nur Denise und dadurch hat sich dann Nisi entwickelt. Ah, ja. Cool, oder? Und das ist nicht schlecht, dass man jetzt gewissermaßen so einen Schnupfenanfall mit dem Vornamen irgendwie verbinden kann und daraus einen Kosenamen machen kann. Ist nicht schlecht, Nisi. Und das ist jetzt aber eben so der Einzige, den du für sie hast, oder gibt es da nochmal irgendwie so extrem Zärtlichkeits-Kosenamen? Naja, wenn ich sie nicht leiden kann, nenne ich sie Reh. Reh? Naja, mein Rehlein. Oder wie ist das hier mit dem langen Rüssel? Elefant. Ach so. Was heißt denn, ach so? Nee, kannst du Reh und Elefant nicht auseinanderhalten? Nee, du bist schon wieder. Denkst du deine Freundin auch dicke? Nee. Nee, ist ja meine Frau. Meine Freundin ist ja schon mittlerweile meine Frau. Deine Frau? Mhm. Nisi. Ach, und dieser Hasi oder süßer? Ja. Wie heißt du mit dem Vornamen? Oh. Nach Norman, nee. Ja, ja. Norman, der Holzmichel. Mhm. Ah ja, das würde ich mir aber echt verbieten. Da musst du mal mit deinen Kollegen, mal wie vorhin Christian mit seinem Vater um den Block gehen und sagen, Kinder, jetzt suchen wir uns mir mal einen anständigen Kosenamen aus. Naja, du, weil wir gerade beim Vater sind. Mein Vater hat auch einen coolen Spitznamen. Wie denn? Captain. Warum Lütte? Ah, der ist 3 Jahre zur See gefahren. Ach so. Naja. Das ist ja nicht schlecht. Und er zehrt ja immer noch davon. Ja, ja. Immer und was noch. War er? Musste er mal wegschrubben oder wie? Kann ich dir nicht sagen. War noch bei der alten NVA. Ah ja, ja, ja. Ach, der war so quasi soldatenmäßig. Ja, ja. Ja, aber Captain war er dann nicht, wenn er 3 Jahre da war. Nö, nö, aber da, wo er später gearbeitet hat, war der einzigste, der bei der Marine war und so. was war denn der erste Kosename oder Kosename eigentlich, den du gehabt hast? So von Mutti, Vati, Omi, Obi. Oha. Du, das kann ich ja nicht sagen. Echt nicht? Nee, wirklich nicht. Die werden doch nicht immer Norman gesagt haben. Was werden sie nur gesagt haben? Willst du nicht mehr? Bist du schon so alt, dass du dich daran praktisch gar nicht mehr erinnern kannst? Naja, so alt wie du bin ich noch nicht, aber... Danke. Bitte. Ja. Nee, wirklich nicht, nee. Aber von meiner Tochter könnte ich dir zur Not sagen. Wie du die nennst? Nee, wie nennen die dich? Papi? Nee, mich nennst Papi, ja. Ja, und du sie? Blümchen. Blümchen hat man doch vorhin schon. Ja, leider. Ja, hast du nur ein Kind? Nee, 2. Und zweite kannst du Bienchen nennen. Nee, das ist ein Junge. Ach so, wie heißt denn der? Aber da hieß ja vorhin in der Beziehung, hieß sie ja auch Blümchen und er hieß Bienchen. Ja, ist ja richtig. Nee, nee. Wie heißt denn der? Der Sohnemann? Ja. Der heißt Chrissy. Chrissy? Mhm. Na, Chrissy ist ja jetzt aber auch eher fast eine weibliche Form, wa? Oder? Naja, der heißt Christopher. Christopher. Chrissy. Naja, gut. Naja, gut. Blümchen und Chrissy. Na, Blümchen ist ja deswegen, weil sie Jasmin heißt. Ah, ja. Klar, Jasmin? Ja, ja, schon klar. Mhm. Mensch. Mhm. Ja, das ist doch schön. Ja, Hasi, dann danke ich dir für deinen Anruf. Na klar. Und grüß die Nisi und den Chrissy und Blümchen schön von mir. Na klar. Okay, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. So, hallo, wer bist du denn da? Ja, ich bin Winnie. Winnie? Jo. Mensch, fängt ja gleich kosig an, oder? Wieso? Naja, weil Winnie ist ja jetzt schon selber so ein Kosename, Spitzname, Kurzname, Kosename, Kuschelname. Winnie. Du hast ja wahrscheinlich Winfried, oder? Genau. Genau. Boah, Winfried ist auch schon ein herber Name, oder? Ja. Ein Erwachsenenname. Was ist das? Na, so ein Erwachsenername. Ja, ist auch. Oder? Man kann sich jetzt keinen 12-Jährigen vorstellen, der Winfried heißt. Ich glaube, ich habe mich verwählt, oder? Nee, glaube ich nicht. Wie alt bist du? Hä? Wie alt bist du? Willst du das erzählen? Was? Das erzähle ich dir nicht. Doch, erzähl doch mal. Nee. Doch, ist doch interessant. Mensch, Winfried. Ja, bloß, dass man das einfach mal so orten kann, weil Namen sind ja mal so zeitgebunden, oder? Wer bist denn du eigentlich? Kannst du mich Hasi oder Blümchen nennen? Hasi? Ja. Na gut, ich hatte mal eine Frage. Hasi hieß ich auch schon mal. Echt? Ja, echt. Als ganz, ich bin ja kleiner People. Meine Oma hat mich auch Hasi genannt. Was? Hast du so lange Ohren oder was? Winnie, nein, nur so. Wie hat sich denn deine Oma genannt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Natürlich weißt du das. Ist sie jetzt peinlich oder wie? Keine Ahnung. Aber keine Hasi Ahnung, ob es dir peinlich ist? Ja, glaube ich ja, dass sie dich nicht Hasi genannt hat. Aber jetzt sag dir mal, wie sie dich genannt hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Was hast du für, was war der liebste Kosename, den du jemals hattest? Der muss ja nicht cool sein, aber sondern Kosi eben. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt machen wir hier aber gleich Schluss mit dem Gespräch. Dann spiele ich ja lieber Musik, als mich mit jemandem zu unterhalten, der immer sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hallo? Ja. Winnie? Ja. Wie nennt sich denn? Ich habe keine Oma mehr. Hast du eine Freundin? Nee. Hast du eine Frau? Nee. Hast du eine Verlobte? Nee. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja. Wie hat die dich genannt? Winnie. Weiß ich nicht, keine Ahnung, glaube ich nicht. Doch. Nur? Nur. Gut, und die Freundin davor? Weiß ich, Schatz vielleicht oder sowas noch. Ja, sag mal, das wirst du doch noch wissen. Keine Ahnung. Weiß ich so nicht. Lange her. Oh Mann! du wolltest mich was fragen, oder? Nee, jetzt hat sich's auch übrig. Ach so, ja. Was hättest du denn gefragt? Ich wollte mal wissen, wie das ist mit den Bands, die spielen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die ganze Woche irgendwie, regional und so weiter. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weißt du nicht. Welche Bands? Berliner Bands. Ach so. Ihr wolltet spielen. Weil du die immer im Trailer und so hörst. Aha. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aha. Fies, ja? Bitte? Fies, wa? Ja, das ist richtig fies. Ja. Willst du mal eine regionale Band hören? Ja, mach mal. Echt? Ja. A Spoon Called Frank. Kannst du am 1. Dezember hingehen. King Kong Club. Aha. Ist doch super, oder? Ja. Warum nicht? Naja, genau. Sag doch. Kenn ich aber nicht. Was? Kenn ich nicht. Na, wirst du gleich kennenlernen. Spiel ich ja gleich. Mach mal. Willi, danke für den Anruf. Ja, bitte. Okay. Tschüss. Die folgenden Zeilen sind einer unterschätzten Jahreszeit gewidmet. Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt. Herbstkräftig die gedämpfte Welt im warmen Golde fließen. Eduard Mörike. Fritz im Herbst und im Radio. Frank mit einem quasi Song zur Jahreszeit. Die sind zu bewundern am 1. Dezember im King Kong Club in Berlin. Jetzt werden viele fragen, wie kann ich mich hier an der Sendung beteiligen und was bedeutet eigentlich halbautomatischer Anrufbeantworter? Da anrufen und dann kommt sowas raus. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ja, okay, ich bin gerade auf der Potsdamer Allee. Und fahr jetzt weiter nach Kleinmachnower. Und dann direkt drin ins Zentrum von Berlin. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, ich bin's, Wolle Kuttner. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, du hast ja heute die Sendung gemacht, was dich am meisten nervt, wenn du deine Sendung machen musst. Also das heißt, also wenn ich jetzt, ich kenne dich ja nun, also ich höre, ich kenne es ja gut, ich höre dich ja seit 11 Jahren oder 11,5 Jahren, also richtig konkret sein muss man jetzt. Deutschland hat eine neue Regierung, also man muss jetzt hier konkret sein. Ich habe mir überlegt, kann es sein, wenn du zum Beispiel in deinen Sender da gehst, RBB-Sender, und du hast doch mal früher mal bei DT64 hast du nicht gearbeitet, aber ich weiß, dass du immer beim Jugendsender angefangen hast mit deiner Sprechfunksendung. Und da habe ich gedacht, kann es sein, dass du in die Schule reinkommst, hat einer geraucht oder hat einer eine Milchpuddel liegen gelassen oder und was, die fällt dir nicht. Was mir als Hörer aufgefallen ist, als an deiner Sendung, ich meine, Kuttner, ich will dir das nicht vormachen, das ist die einzige Sendung und Ehrenwort, Indianer Ehrenwort, ich höre dich seit 11,5 Jahren. Jetzt fange ich an zu stottern, wie so ein Hip-Hopper gerade, hast du das gerade gehört? Kann es nicht sein, Kuttner, was ich nicht den Eindruck habe, was mir selber auch passiert ist, dass ich total müde bin von allem. Sick of all. Das heißt, krank von allen. Musik, Sex, Bonawachs, einkaufen gehen, Staubwischen. Sick of all. Ich bin richtig krank von allen. Ich habe dir, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich Globalisierungsirre geworden bin. Aber ich, das habe ich dir jetzt, ich weiß nicht, das Band läuft und das, was ich jetzt gesagt habe, das war nicht Papi-Pup. Ach so, das muss ich dir auch noch sagen. Ich habe ziemlich Stress mit meinen Nachbarn. Jedes Mal, wenn du Sendung hast, dann trägt das Radio immer so auf und dann kommt die Polizei. Ha, ha, ha. Es ist leider so, aber ich stehe dazu, Kuttner. Ein Kommunist bleibt ein Kommunist. Bis dann. Tschüss. Mein Schatten fand eine Wand. Ich war schwarz. Themenvorschlag. Ist es möglich, innerhalb unserer jungen Generation, beziehungsweise durch unsere jungen Generation, sprich 14- bis 18-jährige, bla bla bla, Teenies, eine neue Rückgesellschaft wie in den 60ern, also als Pendant der 60ern, wieder aufleben zu lassen, mit dem Lebensgefühl, ein anderer Teil der Gesellschaft werden zu können. Ja, Exitus, Mann. Hast du Exitus, heißt das bestimmt, und das ist Spanisch und heißt Erfolge und nicht Exitus, Tod. Nee, musst du nochmal nachkicken, wa? Der Song war gut von den Toten Hosen. Wie er angekommen ist, kann ich auch nicht beurteilen. Will ich auch ja nicht. Ne? Aber ich misch mir immer ein, ich gebe überall meinen Senf dazu, wenn ich kann. Ne? Entschuldigen Sie sich bitte dafür, und zwar wenn Sie jetzt recht kräftig. Ciao. Ja, Kuttner, ich wollte dir mal sagen, wenn du das Rätsel, wenn du die Lösung des Rätsels nicht bekannt gibst am Ende der Sendung, denkt sowieso jeder, dass du gar kein Thema für die Sendung hattest. Ansonsten würde ich dir mal sagen, du solltest mal Kokorosi spielen, weil du ja eh einen komischen Musikgeschmack hast und ich das als komische Musik empfinde. Ansonsten Hakuna Matata machen. Ja, würde ich sagen, Rammstein Ruhe. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Und die Frage heißt nicht auch, wann hört dieser Anrufbeantworter eigentlich auf? Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wow, thing. You make my heart sing. You make everything groovy. Wow, thing. You make my heart sing. You make everything groovy. Wow, thing. I think I love you. I want to know for sure. Wow, thing. I think I love you. Come on and hold me tight. Wild thing. You make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing. You make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing. I think you moved me. I want to know for sure. Well, thing, I think you moved me. Come on and hold me tight. You moved me. Come on and hold me tight. Come on, wild thing. Come on, wild thing. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So. Wir quatschen ja noch ein bisschen über Spitznamen, Kosenamen. Am besten wäre ja mal echt so eine Biografie in Kosenamen. Von als ich 4 war bis jetzt, wo ich 65 bin. Und ich habe eine Galerie von 18 Kosenamen und dazwischen lag der Zweite Weltkrieg. Oder so in der Art. Das wäre natürlich super. Wer sich dazu berufen fühlt, das wäre die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. I am sick of all. I believe I'm globalisierungskrank, wie Wolle sagt. Ansonsten kann man sich auch hier an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hallo! Hallo! Wer bist du denn? Mario. Mario! Ja. Na, da lass mich rennen, da raten die, nenn dich doch alle Super Mario. Nee, nenn mich nicht. Nee? Nee. Wie nennen sie dich denn, Mario? Na, die, ach, dann stell dir mal vor, du bist Bundeskanzler und alle nennen dich Angie. Oh, bitter, oder? Na, wenn ich Angie wäre, nicht so bitter. Wieso, möchtest du Bundeskanzlerin sein? Manchmal schon. Wieso denn? Wann denn? Wenn's, ja, wenn's ja, ans Essen geht, willst, oder? Wenn, immer, genau, wenn man schöner Sektempfang ist, wäre ich auch gerne dabei. Ja, so wie Rio. König von Deutschland sein. Ach so. Ja. Ja, aber wir leben doch hier in einer bekloppten parlamentarischen Demokratie und leider nicht in einer Monarchie. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Aber wenn du halt Bundeskanzler bist, dann ist es doch so. Aber was ist denn? Hast du doch bloß Stress, also, ey. Also, die Minister zucken rum, die Fraktion zuckt rum, die CSU zuckt rum, der Fraktionsvorsitzende nervt. Oder Müntefering kommt schon wieder angelatscht und so. Ist doch scheiße, willst du echt Bundeskanzler? Möchte ich nicht sein. Ich möchte vielleicht, sagen wir mal, Koch in der Bundesdingskantine. Abends immer noch ein bisschen schön Sachen mit nach Hause nehmen und so. Hat man sein Auskommen, hat man ein Bäuchchen. Wenn Müntefering zuckt rum, na dann fliegst du halt zum Staatsbesuch nach Amerika. Ja, aber willst du jetzt immer mit Bush den ganzen Tag mit Bush da rumhängen? Der ist doch total scheiße uncool, denn ist immer beten angesagt. Mit dem kannst du da jetzt auch nicht irgendwie sagen, ey Mensch, George W., ja, lass uns in eine Table Dance Bar gehen. Wie? Kommt doch da ja nicht drauf an. Wo der Dolmetscher cool ist. Georgie, wo ist denn hier das Heroin? Oder irgendwie so, das läuft da überhaupt gar nicht. Ja, aber wenn du mit dem Dolmetscher klarkommst, der redest dann halt normal. Ja, Mann, die hat doch aber einen Mann zu Hause, Professor Sauer. Der ist immer sauer, wahrscheinlich, ja, weil die so spät nach Hause kommt. Jeder hat doch auch irgendwie, na klar, das ist doch Arbeit. Was? Bundeskanzler sein ist Arbeit? Ja, na, da denkst ja, du, aber nicht, ist da mehr, denkst du da nicht an sowas. Aber, ist doch aber scheiß bezahlt. Na, wenn, dann will man noch, finde ich, dann möchte ich Vorstandschef von der Deutschen Bank sein. Dass du weißt, du ein Jahr arbeiten, hast du irgendwie deine 6 Millionen oder was verdient oder 10 Millionen? Und dann kannst du eigentlich irgendwie alle 5 gerade sein lassen. Auch ein cooler Gedanke. Ist doch nicht schlecht, oder? Lass mich, ja, König von Deutschland, können Sie mir einen Puckel runterrutschen. Aber mal ein Jahr Deutsche Bank scheiße machen und dann hast du ausgesorgt. Ja, aber mein Gott, ist doch schön, wenn die Kinder an der Schule deine Geburtsdaten auswendig lernen müssen und so. Ja, aber kannst du denn die Geburtsdatum von Angela Merkel? Lernt doch heute auch keiner mehr. Weißt doch nicht mal mehr, 333 ist das Keilerei, weißt doch gar keiner mehr. Lernen die nicht mehr? Oder wann Ernst Thälmann geboren ist. Wer weiß das heutzutage noch? Keiner. Ja, das ist klar, das ist ja nicht gewollt, dass das gelernt wird. Ja, aber wenn jetzt gerade von der CDU die erste Frau, die ja. Kanzler wird. Ja, das ist doch Pflicht. Also da dann die Biografie zu wissen. Meinst du? Ja. Kennst du die von Schröder? Da wissen wir da oben, das immer ja, weiter so selber erzählen. Ich bin Kanzler wie alle anderen. Ach so. Du hast mich doch, ob ich Engel sein würde. Ja. Jetzt hast du mich gefragt. Ja, ne, aber ich möchte. Nicht, weil ich ein Mann bin. Ich würde mich weigern, dein Geburtsdatum auswendig zu lernen und deine Biografie. Erzähl doch mal kurz deine Biografie. Das würde mich ja mal interessieren. Wo bist du geboren? Bist du vaterlos aufgewachsen? Nee. War dein Vater Pfarrer oder Busfahrer? Pfarrer oder Busfahrer? Mein Papi war Elektriker. Elektriker? Ja. Und du auch? Ja. Das heißt? Ich wurde geboren, mein Vater war Elektriker, dann bin ich Elektriker geworden, jetzt bin ich Elektriker. Mm. Kann man ja echt in drei Zeilen, kann man das ja in den Mitteilungen. Ich habe ja studiert jetzt auch. Was denn? Na, Elektrotechnik. Boah. Kick aber einer an, du. Ich habe ja den Sprung sozusagen in die nächste Ebene geschafft. Und deine Freundin nennt dich dann, na mein Kurzer, weil du Elektriker bist. Ja. Hast du eine Freundin, hast du eine Frau? Ja. Bedelt? Mann, sag mal, die ist aber Bolle, oder? Das könntest du dir aber auch nicht erlauben als Bundeskanzler, Freundin und Frau. Warum nicht? Nee, das geht noch privat. Ja, also sonst hast du voll die Bild. Einwandfrei vorher macht, wie das funktioniert. Naja, so ganz einwandfrei ja auch nicht, oder? Musst du ja zurücktreten. Ja, der ist ja nur, ach, Guillaume war doch eine Ausrede. Guillaume war doch eine Ausrede. Der BND hat ihn total unter Druck gesetzt. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht zurücktrittst, dann erzähl mal hier von deinen 10 Weibern im Zug. Und waren die Amerikaner auf dem Mond? Ja. Ja. Ich meine, die Verschwörungstheorie finde ich ja auch ganz gut, da die waren, glaube ich, schon. Naja, aber, naja, wie du jetzt sagst, hat so einen leichten Touch, oder? Ja, natürlich hat es so einen leichten, unangenehmen Geruch, die ganze Geschichte, aber die waren, glaube ich, schon auf dem Mond. Ist aber real. Ist auch real. Gibt schlimmere Sachen, die sie gemacht haben. Aber ist dir mal aufgefallen, was? Dass zu Beginn einer Beziehung die Kosenamen meistens ja auch Tiernamen sind. Und dass sie zum Anfang sehr kleine Tiere sind. Mausi und Hasi. Mal, und du nennst deine Olle jetzt Dino, oder was? Blöde Kuh. Oh Mann, echt? Nein, hör mal auf, wirklich? Ja. Blöde, du nennst sie blöde Kuh? Naja, wenn die Gelegenheit ist, wa? Manchmal. Na, wie das so ist. Ja. Denn so. Ja. Ach, hat sich bei deiner Frau, hat sich das von Mausi über Hasi zu blöder Kuh entwickelt? Ja, manchmal. Und ja, wenn nicht manchmal ist, wie nennst du sie dann? Wieder Mausi. Wieder Mausi? Ja. Da bist du dann wieder an Anfang zurückgekehrt. Ja. Mensch, aber Mausi ist jetzt auch nicht so irre originell, oder? Aber ist ja, ja, ja. Ja, meine Frau ist ja auch so langweilig wie ihr Kosename. Nee, sag mal, du musst sie jetzt verteidigen. Anfang, ich wollte ja nur mal festhalten, dass sie zum Anfang eben kleine Tiere sind. Ja. Und dass man denn gerne, wenn die Beziehung etwas geliebener ist, dass man denn dazu neigt, größere Tiere zu vermenschen. Ja. Mehr, das war eigentlich das, was ich dir mitteilen wollte. Ach so, das war das eigentliche. Aber wie nennt denn deine Frau dich? Na, Uchasi. Uchasi. Oder wie? Dicker. Dicker, echt? Ja. Das ist so komisch, weil das ist so verbreitet, Dicker und Dicke. Ja. Aber so richtig, ja. So richtig toll ist es ja eigentlich nicht, wa? Naja, ist schon schön. Ja, ist schon schön. Kommt drauf an, wer es sagt, wa? Ja, na eben. Ja, ja. Eben. Naja, gut. Wenn sie das sagt, sie darf das. Sie darf das. Na, genau. Klar. Genau so sieht das aus. Na Mensch, Dicker, dann rufe ich, danke ich mir für deine Mausi, dann danke ich für deinen Anruf. Alles klar, großer. Okay. Super. Vielen Dank, tschüss. So. Das war jetzt, dann hören wir doch nochmal eine kurze Musik. Alyosha, vor 5 Jahren quasi. Alyosha Rompe von Feeling B gestorben. Hier nochmal einer der Klassiker von Feeling B und dann geht's weiter hier. Und dieser Telefonnummer. Warte, mit Kosenamen, mit Kuschelnamen. An. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. So, Chaka, nochmal Feeling B war das. Für Aljoscha quasi. Wir telefonieren weiter hier zum Thema Kosenamen, Kuschelnamen. Ihr könnt euch auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, wenn ihr hier nicht durch oder zu Wort kommt. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. 0331 zu Potsdam 731-3932. Hallöchen, Hallöchen, hallo. Hallo? Hallo! Wie geht's dir? Ja, großartig. Ja, wie geht's auch? Sehr, sehr ja, gut. Ja. Also, ne? I'm sick of all und globalisierungskrank. Ja, will ich auch so sehen. Also, ich sag mal so, Schatzi mag ich überhaupt nicht. Ja, das kann ich verstehen, aber kommt drauf an, wer ist denn Schatzi? Also, wenn ich Schatzi bin, dann mag ich das überhaupt nicht. Ah ja, das verstehe ich. Würde ich auch nicht sein wollen. Nee, also, ich sag mal so, Kosenamen, die... Wie heißt du eigentlich richtig? Also, ich heiße Daniel. D-A-N-I-J-E-L. Daniel. I-J-E-L? Ja, ganz genau. Wieso mit J? Ja. Wieso denn das? Naja, also ich bin kein Deutscher. Ich komme ursprünglich aus Kroatien. Ah, ja. Ach, und da schreibt man es dann mit J? Bitte? Da schreibt man es dann mit J? Ja, ganz genau. Ganz genau. Naja, siehst du, J-J. Ganz genau, Daniel. Daniel. Genau. Hast du denn, sag mal, hast du noch so einen kroatischen Kuschelkosenamen? Du warst doch irgendwann mal ein Baby und da warst du wahrscheinlich noch recht kroatisch. Ja, bei uns gibt es auch Kosenamen, aber das ist so. Naja. Aber wie hießest du, wie war denn dein kroatischer Kuschelkosename? Ja, nee, da, also, gibt's nicht. Gibt's nicht, glaube ich nicht. Naja, gibt's nicht. Natürlich gibt's, ist also jetzt peinlich. Nein, es gibt kein Kosenamen. Doch, sag doch mal, ist jetzt, weil die Gänger im Hintergrund sitzen, weil du Angst hast, dass wir die nicht hören? Jetzt sag doch mal, wie hat dich denn deine Mutter oder deine Omi genannt, als du noch ein kroatisches Kroatenbaby warst? Ich hab mir mal so ein Lied vorgesungen, aber das werde ich dir nicht. Sing mal! Nee, auf gar keinen Fall. Ach doch, bitte, du mach doch mal! Ach bitte! Nee. Doch, bitte! Was hat denn deine. Ich hab hier auch noch einen schönen Song, der heißt Balkanrock. Ja, dann mach mal. Den würde ich nur spielen, wenn du jetzt dein Liedchen vorsingst. Ach bitte, mach doch mal. Ach Mann, ein schönes. Sing doch mal an. Nee. Los, soll ich mal den Einverständnis von den Jungs im Hintergrund holen? Nee. Gib mir mal einen von denen. Ja, warte, ich geb dir was. Gib mal einen her. Ja, was los? Alles klar oder was? Ja. So, sag mal, wisst ihr, warum der Daniel jetzt nicht traut, sich sein schönes kroatisches Kinderlied zu singen? Nee, der ist so schick. Nee, weißt du, warum? Ja, schüchtern ist er, klar. Aber weißt du, warum er sich jetzt in der Situation nicht traut? Bei mir muss man ja nicht schüchtern sein. Weißt du, warum er sich das jetzt nicht traut? Nee, soll ich dir sagen, warum? Na, erzähl mal. Na, weil er Angst hat, dass ihr ihn hinterher veräppelt. Na, das machen wir ja sowieso. Nein! Jetzt hört doch mal auf, ihr dürft ihn nicht veräppeln. Wenn er jetzt ein schönes, lustiges, nettes, charming, kroatisches Kinderlied singt, dann dürft ihr ihn nicht veräppeln. Ach, Quatsch, hör auf. Doch, bitte, sonst singt er das doch nicht. Das machen wir, wenn du... Mann, ey, jetzt hör doch mal zu, ihr könnt ihn ja hinterher veräppeln. Aber ihr könnt ja erst mal sagen, dass ihr nicht veräppelt. Mein Sohn, ja? Mach jetzt erst mal das Balkanrock rein. Nee, mach ich erst, wenn du gesungen hast. Nee. Dann wird es nicht gespielt. Ich hab hier einen Fan von dir. Hier ist mein Kumpel, der ist ein... Aber Daniel, sing doch mal so ein kroatisches Jugo-Kinderlied. Oh Mann, bitte, oh Mann, Daniel, jetzt sei doch mal nicht so böse. Oh Mann, Daniel, jetzt sing doch mal bitte so ein kroatisches Ding, ein Kinderlied. Wie hat dich denn deine Omi genannt? Bitte? Daniel, wie hat dich denn deine Omi genannt damals? Als du noch so ein süßes Kroatenbaby warst. Ja, Danilo hat sie mich genannt. Danilo? Ja. Naja, jeder, ist doch nicht so schlimm. Ja, Danilo. Naja, siehst du, dann kannst du jetzt auch noch mal eben singen. Ja, also aber. Dann kannst du jetzt auch noch mal eben singen. Was ich noch mal zu cool finde. Mann, Danilo Mäuschen, Danilo Schätzchen, mein Danilo Igelchen. Jetzt sing du noch mal, oh Mann, Danilo Schön. Ich hab was Wichtiges Ja, sagst du aber, sing doch mal dein kleines Jugo-Kroaten-Kinderliedchen. Sing doch mal bis mal an, ich sing auch eins. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Ist doch niedlich, oder? Ey, hör mal zu, ich bin straff, weißt du, und hab... Ja, merk ich ja. Naja, auf jeden Fall, wir haben unsere eigenen Kosenamen, was ich sagen wollte. Ja, sag mal. Also, ich nenne meinen Kumpel Mammon. Mammon? Also Ramon, er heißt Ramon, aber ich nenne ihn Mammon. Ja, aber wie nennst du deine Freundin? Meine Freundin? Also, ich habe jetzt keine. Also, ja, aber als du mal eine hattest, wirst du schon mal irgendwann nee, mal eine. Ja, aber ich mag auch keine Kosenamen. Ich mag keine Kosenamen. Ach so, aber wie hatten die dich genannt, auch wenn ja, bevor also, du ihr eine gepfeffert hast? Also, eine Freundin. Schatzi, wa? Also, eine Ex, die heißt Annette. Ja? Schöne Grüße an Annette und Stefan. Und wie hat sie dich genannt, Annette? Ja, Schatzi halt immer. Ah, nee, Schatzi ist schon, naja, nee. War, oder? Ja, mag ich auch nicht. Ja, die kam auch aus dem Osten. Ja. Hey. Die kam aus Penningsdorf. Ja, Kroatien ist jetzt auch nicht gerade der Inbegriff von Westen, oder? Nee, aber Kroatien ist so eigentlich für sich so überhaupt der Exklusiv. Ja, aber Kroatien ist noch. Nicht in die Schublade Kroatien stecken. ist noch eins weiter als Henningsdorf, würde ich mal sagen. Oder? Nee. Ist noch mal einen drauf, ja, noch mal die Schraube ins weitergedreht, ja, oder? Wenn man jetzt Henningsdorf eh mal ist und dann noch mal einen weiter, dann noch mal richtig und dann ist man schon Kroatien praktisch. Ja. Mandanino, sing noch mal kurz mal. Sing noch wie mal hat denn deine Mutter dich genannt? Na, Hasi habe ich doch vorhin schon gesagt. Hasi, ja. Ja, jetzt sag doch mal, sing noch mal. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Nee, das ist ja auf Kroatisch, weißt du? Ja, sing doch mal. Nein, auf keinen Fall. Ja, ich sing doch auch gerade. Mann, ich werde doch hier nachher auch verscheißert. Da müssen wir jetzt drüber weg. Wir sind doch irgendwie cool. Wir lassen uns da jetzt nicht von den Jungs da ans Bein pinkeln. Wir können doch trotzdem, weil wir sind hart im Nehmen. Mann, ich mach hier 60 Liegestütze auf dem Schlag, wenn es sein muss. Danilo, sing doch mal, komm. Nein, auch mal, Danilo, Mann, bitte. Dann mach ich den Balkanrock nicht. Ja, mach. Na, mach ich ja nicht dann. Ja, was ist denn das für eine Sprache überhaupt? Dann spiele ich was Serbisches. Wiss ich auch nicht. Ja, kannst du machen, was Serbisches. Ja, nee, das spiele ich auch nicht. Ja, dann spiel ich was. Ja, ist gemeint. Ja, mach doch. Naja, weiß ich, mir fällt mir jetzt ein Stein. Naja. Manu, sing nochmal. Nein, ich will. Manu, sing nochmal. Manu, sing nochmal. Nein. Mann, dann die noch kleine Mäuschen. Ich will. Mann. Ja, ey. Mann, Titi, also, Ritti, Ricky, Dicky, Tavi, Schnuckel. Mensch, Dicker, nu sing nochmal. Nein, Mensch, Ömili, Mensch, Bienchen, Blümchen, sing doch mal. Ach, Mensch, Bienchen, Blümchen, Ricky, Tiki, Tavi. Ach, Dicker, Schnuckel, Schatzi. Titi, mein Holz, Michelchen, mein Hasi, Mensch, Ömili. Mensch, Titi, Ricky, Tiki, Tavi, Schnuckel, Dicker. Mann, sing doch mal. Ey. Ja? Du bist die richtige Banane, wa? Mensch, Banane, warum singen Mann, wir nicht? Mann, du willst dir was erzählen, Mann. Du bist doch so abgebrannt, mein Sohn, Alter. Genau, ne, dann machen wir doch mal den Balkanrock hinten dran, oder? Balkanrock. Genau, tschüss nach Balkanesien. Zero. Was sag ich dir? Falsch, hier ist er. Ah, oder?

weil du leider zu spät und zu unvorbereitet angerufen hast. Jetzt hast du aber eine Viertelstunde Zeit, dich hier für die Kollegen vom Deutschlandfunk vorzubereiten, Deutschlandradio, und dann freuen die sich. Da freuen die sich wie Bolle. Grüß dich schön von mir und dann ist gut. Mach ich. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Hallo? Jo, Mike Lehmann. Ja, naja, gut, ist auch eine Ansage. Hallo? Wo ist mein Mau am du? Ja, genau. Hallo? Ey, mein Sohn, wir sind schon wieder drin. Oh Mann, Scheißerchen, jetzt nervt sie aber auch. Hallo? Putze, du Musik. Ach, ich würde mal sagen, wir spielen vielleicht noch eine anständige Musik. Hallo. Und hallo. Ja, hi, Baby. Genau, hi, und Baby. Jetzt Baby, ist ja auch ein klassischer Kosename. Ja, was? Genau. Hi, hier, so. Genau. Hier, Emma. Ja, nee, verwechsel uns mal bitte jetzt nicht miteinander. Ja, nee. Ja, noch? Doch, also, ja. Also Baby finde ich ja ziemlich klasse. Gut, wo wurdest du hiebst dann? Ach so, und dann gehst du im Büro beim Anwalt, ja, früher. Ich hatte so eine Punkfrisur und die war so struppelig und da hat mich die Ene immer Struppi genannt. Ja. Struppi? Aber was war denn der niedlichste Kosename, den du jemals von einem Mann gehört ins Ohr geflüstert bekommen hast? Nee, ist mir irgendwie nicht. Ich hab ja, mal ist nicht, echt. Nee, mir ist nichts eingefallen. Was war denn der tollste Kosename, den du jemals einem Mann ins Ohr geflüstert hast? Na, außer so Baby ist mir... Oh, nicht? Nee. Ach, Emma, dann werde ich mal hier die Galerie noch ein bisschen abmarschieren, war? Vielleicht kommt noch was Schönes. Baby. Vielen Dank. Tschüss. Baby. Tschüss, Herzchen. Hallo. Hallo, hier ist Jonathan. Jonathan. Ja, genau. Na, jetzt aber schnell ein paar schöne Kosenamen, oder? Na, ich habe eine ganze Hierarchie, wie du wolltest. Ach ja, mach mal. Na klar doch. Also, hat im Kindergarten angefangen bei mir. Ja. Mit Bohne, ich weiß zwar nicht wieso, aber hat auch nicht mit dem Körperbau zu tun. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es nennen mich immer noch Leute so. Immer noch? Ja, immer noch. Wie alt bist du? Ich? 18. Mensch, da bist du aber schon 12 Jahre aus dem Kindergarten raus, oder? Ja, und ich habe noch einen Freund, den ich von da an noch deswegen, ja. Wie heißt denn der? Philipp. Ah ja, und wie nennst du den? Philipp. Keine Ahnung. Ach, der nennt sich Bohne? Und du sagst aber Philipp zu ihm. Ich habe keine Ahnung, ich hängt von der Situation ab. Ah ja, gut, okay, weiter. Ich hatte erstmal drei Vornamen und deswegen kam zustande, dass ich von meinem Vater Janni genannt wurde. Ja. Ja, weil Jan mein erster Vorname ist. Janni, daraus wurde Janni Bub. Ja. Dann hat er mich Janoffelken genannt. Wie? Ich weiß nicht wieso, aber ich hieß Janoffelken. Janoffelken? Genau. Ich muss meinen Vater fragen, ich habe keine Ahnung. Na, Ken ist so Verkleinerung, wa? Janoffel kommt wahrscheinlich von Jan. Janoffelken, gut. Ja, ungefähr so. Ja. Mein Bruder im Anflug von sehr viel Lustigkeit hat er wohl daraus Offel gemacht. Ja. Erstmal Janoffel, dann Offel. Und bis heute nennt er mich Kartoffel. Na super. Ja, das ist toll, ne? Ja, wie nennst du deinen Bruder? Mein Bruder? Ja. Keine Ahnung. Ach, echt nicht? Du kannst dich aber ja nicht rechnen, was jetzt so... Nein, ehrlich nicht. Ich verteile nicht, ich verteile den Namen. Und so freundinnenmäßig? Freundinnenmäßig? Was war denn da das Schönste, was du so zu hören bekommen hast? Naja, die standardmäßigen Sachen wie Häschen und so. Echt? Ja. Ach, das ist doch enttäuschend, wa? Im Grunde müssten wir jetzt mal hier eine Kuschelkosenamen-Qualifizierungsmaßnahme durchführen. Auf jeden Fall. Ja. Aber naja, ich erinnere mich gar nicht genau so. Also Häschen ist ja wohl irgendwie zwar ein Standard oder trotzdem, da kommt noch mehr zusammen irgendwo. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Wollen wir die anderen noch hören, oder? Schönen Abend noch. Okay, dir auch. Tschüss. Ja. Hallo? Tag, guten Abend. Hast du jetzt noch ein paar Kuschelnamen beizutragen? Ja. Mr. Quieken. Mr. Quieken? Dann ist nicht meine Freundin immer. Echt? Ja. Aber auch so richtig, wenn ihr ganz eng zueinander seid und es quasi dunkel ist und sie dir nur was ins Ohr flüstern kann, dann sagt ihr auch Mr. Quieken? Ja. Echt? Ja. Ist ja ein bisschen umständlich, oder? Sagt ihr da nicht Quieki oder sowas? Nö, Mr. Quieken. Mr. Quieki. Und wie nennst du deine Frau? Quieken. Und wie nennst du dann, wieso denn eigentlich? Was ist denn das? Wo kommt denn her? Was bedeutet denn das? Na, weil ich sie zum Quieken bringe. Weil du sie zum Quieken bringst? Ja. Und wie nennst du sie dann? Na, Quiek. Wenn sie Quiek, nennst du sie Quiek und sie nennt sich Mr. Quieken. Ja. Oh, nicht schlecht. Vielen Dank für den Anruf. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier noch ein ordentlicher Kosename? Wo ist mein Mau am du? Ja, hallo? Ich hab einen ganz, ganz klasse Kosenamen. Na? Mike Lehmann. Super originell. Und? Hallo? Ja, hallo? Ja? Also, mein Lieblingskosename, das ist, Gustav. Sag ich doch. Thank you. as crazy as I was. I guess I wasn't much more. Sometimes I miss her so much. I want to hop on the next jet. And I get lonely, but I ain't that lonely yet. And I love my sister. Lord knows how I've missed her. She loves me, and she knows I won't forget. And sometimes I get jealous of her little pet. And I get lonely, but I ain't that. Die White Stripes auch nicht. Damit können wir jetzt im Grunde, müssen wir so ja im Grunde tendenziell eher Tschüss sagen. Ich würde mal sagen, wir sagen ja nochmal Tschüss, oder? Tschüss, Baby. Hi, Kuttner. Genau, Tschüss, Tschüss, Herzchen. Hey, auf jeden Fall. Ja, sag doch, Tschüssi. Jo, genau, so sieht es aus. Tschüss. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es dann wieder so sprechfunkmäßig hier zugange geht, dann sonst wirklich einfach nur ganz easy und bescheiden und ebenso Tschüss sagen. Tschüss, schöne Nacht noch, hört noch schön weiter Radio und habt eine gute Woche. Bis denn. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Ich habe dich gehört.